jetzt nicht so laut sein. Es könnte sein, dass unsere Hörer noch schlafen. Wir dürfen unsere Hörer nicht wecken. Ja. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir heute gar nicht so laut sind, sondern alles ganz ruhig und geschillt und ruhig und vor allem auch ruhig machen. Und leise. Und leise. Und damit wir unsere Hörer nicht wecken beim Einschlafen. Deswegen, wir können unseren Podcast zum Einschlafen. Ja, genau. Und deswegen spiele ich jetzt mal unser Intro ab. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem meditativen Schlafpodcast. Ich bin der Blumenfreund Steffen und bei mir ist der maximal entspannte Max. Hallo. Guten Tag. Hallo. Oder guten Abend. Guten Nacht. Guten Abend, gute Nacht ins Bettchen gemacht. Ja, wir dürfen nicht so laut sein. Es könnte sein, dass unsere Hörer sonst wach werden beim Schlafen. Oder das wollen wir ja nicht. Da Albträume bekommen, wenn du weiterhin solche Stuss redest. Ja, das tue ich aber auch, wenn ich sonst nicht so aufgeregt bin wie heute. Ich bin unheimlich aufgeregt heute. Das merkt man. Ja, ich bin total, ich bin ganz außer mir. Unsere heutigen Themen sind Feng Shui, wie richte ich meine Wohnung nach dem Erdmagnetfeld ein. Und natürlich auch Chemtrails. Wie beeinflussen sie unser Dasein? Und Echsenmenschen, gibt es sie wirklich? Und wir fangen an mit unserer Sendung. Ist das jetzt Nerd, Nerd, Nerd, der esoterische Podcast? Nein, das ist Nerd, Nerd, Nerd, der meditative Esoterik-Podcast. Mit Verschwörungstheorie. Nein, das ist alles wahr. Wir werden unterwandert. Wir sollten damit jetzt auch einfach mal aufhören. Wir lassen das jetzt an dieser Stelle mal. Wenn ihr euch fragt, was das gerade eben sollte, das klären wir dann gleich in den Feedbacks auf. Wir fangen aber erstmal an mit unseren Themen. Fängt heute an mit seinem Thema. Jo, genau. Ich habe das Thema Donald Glover ist Miles Morales. Wer ist Donald Glover? Donald Glover ist bekannt als Rapper. Jetzt habe ich seinen scheiß Rap-Namen vergessen. Ich kenne den Namen. Also bist du mir das für einen Typen erzählt hast? Charming Gambino? Was? Charming Gambino klingt wie ein Kaffee bei Starbucks. Ja, es gibt im Internet so einen Wu-Tang Rap-Namen-Generator, den habe ich gleich auch mal bedient. Und mein Rap-Name ist Wicked Mastermind. What? Ich weiß nicht, irgendwas mit Gambino. Ja, und dann ist er auch noch bekannt als Troy Barnes aus der Sendung Community. Ja, okay, den können vielleicht einige Leute kennen. Aber ich habe ihn noch nie gesehen, keine Ahnung. 2010 gab es eine Kampagne auf Twitter, die sollte ihn unterstützen, dass er die für die Rolle des Peter Parker in The Amazing Spider-Man vorsprechen kann. Im Kinofilm? Ja. Aber er ist Kinofilm, den wir so gut finden. Aber er ist Rapper. Ja, er ist Rapper und Schauspieler. Das heißt, ich will jetzt nicht zu stereotyp sein, aber die Chance, dass er schwarz ist, ist relativ groß, oder? Ja, er ist schwarz. Okay, dann red mal weiter. Auf jeden Fall hat er da, hat auch Stan Lee bei dieser Kampagne mitgemacht. Das lief unter dem Hashtag Donald for Spider-Man. Ich Tja, und natürlich hat am Ende Andrew Garfield die Rolle bekommen. Ja, das wundert mich jetzt nicht so, dass der die Rolle nicht gekriegt hat. Mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber Donald Glover ist jetzt doch noch Spider-Man geworden. What? Nämlich in der Serie Ultimate Spider-Man in der dritten Staffel synchronisiert er Miles Morales. Okay! Ja, also die Story in den Folgen, wo er auftaucht, ich glaube, es fängt an mit Episode 9. Habt ihr tatsächlich alle mal geguckt und naja. Sind die schon gelaufen? Gute Frage. Ich glaube, die wurden mittlerweile in den USA schon ausgestrahlt. Ja. Zum Glück wurden wir bisher in Deutschland mit Ultimate Spider-Man bisher verschont. Ja, ich habe das schon gesehen. Das gibt's auch im deutschen Fernsehen? Die Zeichentrickserie? Das läuft auf dem Disney Channel? Das läuft auf, oh Gott, auf Super RTL weiß ich gerade nicht, aber auf dem Disney Channel läuft das. Nee, da vertust du dich. Es gibt Spectacular Spider-Man. Ja. Das kommt, glaube ich, sogar auf Super RTL oder auf ProSieben Max oder sowas. Das habe ich auf Disney Channel gesehen. Aber es gibt auch Ultimate Spider-Man. Das ist auch, habe ich schon mehrere Folgen von gesehen im deutschen Fernsehen. Ach, Algenkrutze. Auch eine Folge, die so auf diese Scotty Young Babies angespielt hat. Ich habe neulich die Folge gesehen mit Wolverine. Die lief erst neulich. Ja, die ist aber noch ziemlich früh. Ja, aber das ist ja egal. Ultimate Spider-Man läuft im deutschen Fernsehen. Okay, gut. Auch schon sehr lange. Auf jeden Fall. Die Story in diesen Folgen ist so ähnlich wie gerade in Edge of Spider-Verse. Also der Green Goblin spielt da die Rolle von Morlun und reist durch diesen ganzen Paralleluniversen und versucht dann DNA von Spider-Männern zu sammeln und sich dann selbst zu einem ultimativen Goblin in so eine Gestalt zu verwandeln. Und du fragst dich, warum diese Serie so blöd ist. Nein, das frage ich mich nicht. Ich habe doch vorhin selber gesagt. Naja, stand in der Unterhose da und war immer, der ist halt immer so klein auch und redet mit sich selber in die Kamera. Also dieser Bruch, die vierte Wand ist in der Serie ganz extrem. Tatsächlich haben die das reduziert. Oh, Gott sei Dank. Und der Goblin war auch nicht irgendwie dieser typische Goblin da auf seinen Leiter, der so klein und koboldhaft ist, sondern er ist tatsächlich eher monströs und ein bisschen dämonenhafter wie der Ultimate Goblin. Okay, gut. Aber der spuckt kein Feuer, oder? Ich fand das furchtbar, als ich in Ultimate Spider-Man für GameCube dann irgendwann dem grünen Goblin entgegengetreten bin und ich dachte so, warte mal, ist das hier der Hulk? Was ist denn hier los? Warum spuckt der Hulk Feuer? Und da habe ich erst realisiert, dass es Ultimate Spider-Man ist und dass das, ich wusste damals nicht, dass es noch das ultimative Universum dazu gibt. Dann habe das erst wesentlich später dann. Wir reden hier mal nicht über das ultimative Comic-Universum, das macht hier keinen Sinn. Gut, das wäre der Beitrag. Ach, das war's schon? Ja. Ja, super. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe als nächstes Thema den neuen Marvel-Helden, der wunderbar beliebt ist, nämlich Captain Citrus. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer Captain Citrus ist, und ich habe hier das Heft mal offen gemacht, auf meinem Tablet, das ist Captain Citrus. Ja, den habe ich schon gesehen. Den kennst du, Captain Citrus. Captain Citrus ist ja, das neueste Mitglied der Avengers. Und, was kann Captain Citrus alles? Er hat die Fähigkeit, halt das Licht aufzunehmen, so ähnlich wie Superman, und dadurch seine Superkräfte zu bekommen. Er kann, also er hat Hard Light Weapons, das heißt, er kann also das Licht auch dann zu Waffen formen und sowas. Das finde ich ganz interessant. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, was das alles soll und wer dieser Captain Citrus ist und warum ihr von dem noch nie was gehört habt, obwohl ihr schon jahrelange Marvel-Fans seid. Nun ja, das kommt daher, weil Captain Citrus eine Werbefigur ist. Nämlich Captain Citrus ist von der Orangensaftindustrie in Florida mitgestaltet worden, um über die Marvel-Comics eine frohe Botschaft zu verbreiten, nämlich Kinder, trinkt mehr Orangensaft. Ja, lecker. Ja, ich mag Orangensaft total, denn ich kriege andauernd Sodbrennen davon. Also ich finde das ekelhaft, das Zeug. Captain Citrus sah allerdings nicht immer so aus, wie er heute aussieht. Ich kann nochmal eben... Oh ja, genau. Das habe ich jetzt hier nicht vorbereitet. Das rächt sich das natürlich. Ich zeige dir nochmal eben den ersten Captain Citrus. Das war so eine fette Orange. Fette Orange. Das ist der erste Captain Citrus, eine anthropomorphe Orange mit Umhang und einem Saftbecher in der Hand. Genau. Also da muss man sich nicht wundern, dass das bei den Kindern nicht so gezogen hat mit dem Captain Citrus. Tatsächlich hat dann Marvel von der floridianischen oder floridanesischen Orangensaftindustrie $1 Million bekommen, um halt diese Hefte auf den Markt zu bringen. Die wurden dann irgendwie beim Frühstück in irgendwelchen Schulen verteilt. Dazu noch Werbeflyer für die Armee. Und eben um dann diese frohe Botschaft zu verbreiten. Das ist kein Einzelfall. Also, dass Superhelden erschaffen werden, um damit ich sag mal, Werbematerial zu verteilen, ist relativ häufig. Es gab, ich glaube, im letzten Jahr, vor 2 Jahren ungefähr war das, da gab es bei DC das wunderbare Heft Craftsman Bolt-on System Saves the Justice League. Ah ja, und die NBA durfte auch nochmal. Die NBA durfte mit dabei sein und so weiter und so fort. Habe ich das Heft auch vorbereitet. Ja, ist ja egal, ich kann es auch hier ja nicht öffnen. Ich muss mal eben gucken, ob das jetzt funktioniert. Jetzt macht er was ganz anderes. Oh, jetzt geht's ja doch. The NBA, Inside the NBA TNT Justice League. Und das war also tatsächlich so, dass die Justice League dann die Kräfte verloren hat und dann die NBA-Stars Superkräfte hatten und dann damit ein Basketballspiel gewonnen hat. Ole, ole, wir cheaten durch Superkräfte. Das ist ja super, das bringt den Kindern ordentlich was bei. Und auf Marvels Seite gab es das eben auch schon relativ häufig. Da gab es dann irgendwie Harley Davidson Avengers, da sind dann Captain America und ich glaube Black Widow auf Motorrädern rumgefahren. Nee, es war ein Chopper. Und das Chopper gehörte Zed. Zed? Ja, Zed ist tot, Baby. Zed ist tot. Ich erinnere mich noch an die legendären Hostess Fruitcakes. Das ist ein ganz anderes Thema, weil den Vergleich habe ich natürlich auch gezogen. Ja. Dass natürlich damals in den Comics, das war so im Silver Age bis im Bronze Age noch, dass dann in den Comics selber manchmal noch so eine Seite war, keine Ahnung, du hast ein Superman-Heft gelesen und auf einmal war da eine Seite Aquaman drin und du hast dich gefragt, okay, was soll das? Und dann war das aber eine Werbung für diese Hostess Küchlein, ne? Also in Fruitcakes oder Twinkies oder weiß der Geier was. Das war aber irgendwie noch sympathisch. Also ich fand das irgendwie, du hattest dann irgendwie noch zumindest eine Seite mit deinem Lieblingshelden oder halt mit Aquaman und dementsprechend war das noch okay. Aber ich habe einfach so ein bisschen so ein Problem damit, wenn in einem Medium was beworben wird, was einfach nicht passt. Und bei Craftsman war das halt so, da sollten Kinder hinterher noch Bilder einschicken und so, die selber gemalt worden sind, aber da wurde ein Produkt beworben, was halt überhaupt nicht für Kinder gedacht war. Ja. Ich meine, welches Kind kauft sich einen Akkuschrauber? Nein, nicht mal die Kinder, die Bob der Baumeister werden wollen, weil Bob der Baumeister Spielzeug ist aus Plastik und kostet 5 Cent. So und, oder, na gut, so günstig sind die Gott sei Dank, leider nicht, aber, wie gesagt, ist dir besser einen echten Akkuschrauber für kaufen. Kannst du besser einen Black & Decker oder keine Ahnung, ne? Und, was es eben in diesem Jahr noch gab, diesen Sommer war, ein Comic zu Agents of S.H.I.E.L.D., wo dann Agent Coulson die ganze Zeit mit so einem Lexus durch die Gegend gebrettert ist. Und also das sind also wirklich Dinge, Marvel macht das sehr gerne und Marvel hat auch zu dem Thema Captain Citrus gesagt, wir machen für alles Werbung, solange es dem Image der Firma nicht schadet. Also Marvel ist da in dem Fall total opportunistisch und solange Geld reinkommt, weiß ich nicht, würden die wahrscheinlich auch Captain Kondom machen oder keine Ahnung. Ich find's eigentlich immer lustig, weil das gibt's in Deutschland, gibt's das auch. Da gab's damals Captain Fruitness, das war dann auch so ein Superheld, der hat dann auch dafür geworben, dass die Kinder mehr Obst und Gemüse essen sollen. Das war auch total lustig. Da gab's dann ein kleines Computerspiel für umsonst, wo man dann sich selber einen Comic basteln konnte und so weiter und so fort. Das sieht dann bei Kindern auch. Und ich verstehe auch die Motivation, die dahinter steckt, weil Superhelden sind einfach bei den Kindern momentan so beliebt. Also wenn man in die Bücherei geht und einfach mal guckt, okay, Kinderbücher, da sind sehr viele schon mit Superhelden-Thematik. Allerdings darf man Superhelden inzwischen nicht mehr mit Comics gleichsetzen, weil Superhelden im viel größeren Stil heutzutage im Fernsehen und im Kino unterwegs sind. Und das Medium Comic ist überhaupt nicht mehr das vorherrschende Thema, in dem Superhelden unterwegs sind. Das mag in Amerika noch funktionieren. In Deutschland weiß ich nicht, wenn man einen Fernseher anmacht und man sieht die Kräuterpolizei, oder ähnliches. Naja, gut. Muss man mal gucken. Über die Wirksamkeit lässt sich streiten. Und im Falle von im Falle von Craftsman Bolt-on System Saves the Justice League ist der Schuss auch ziemlich nach hinten losgegangen. Also diese Werbeaktion hat damals gar nicht gefruchtet. Ich habe das damals ein bisschen begleitet, auch auf dem Blog. Und also ich hatte nicht den Eindruck, als wenn die Kinder von den Akkuschraubern groß angetan gewesen wären. Ja, das war mein Thema. Captain Citrus. Wir machen jetzt eine kleine Kaffeepause und dann hören wir uns gleich wieder zu den Feedbacks. Bis gleich. Ciao. Nicht ciao, wir gehen doch noch nicht. Sag doch nicht immer ciao. I am an artist with a sword in more ways than one. Talent, honor, discipline and pretty pictures. I long for a worthy opponent. I long for a worthy opponent. I long for a worthy opponent. Prepare to die at once in the blink of an eye. blink of an eye. In the blink of an eye. I long for a worthy opponent. I long for a worthy opponent. I long for a worthy opponent. Prepare to die at once. In the blink of an eye. Try again. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Film. Den haben wir vorher aufgenommen und aus einem aktuellen Anlass, wir hatten eigentlich eine andere Filmreview für heute geplant, aus aktuellem Anlass ziehen wir eine andere Review vor, nämlich ist vor kurzem der Schauspieler Per Augustinski gestorben. Den kennt man als Synchronsprecher von Robin Williams, der dieses Jahr ja auch gestorben ist, was ein bisschen bitter war. Beispielsweise kennt man ihn auch als Genie aus Aladdin, aus der Serie und aus den Filmen tatsächlich, wo Robin Williams ja auch den Genie gesprochen hat, der ja auch dieses Jahr gestorben ist. Es ist einfach echt, also die Medienkühe nennen das Jahr 2014 tatsächlich Fick dich 2014, weil so viele tolle Menschen sterben. Unter anderem ja auch Joachim Fuchsberger, der dieses Jahr auch verstorben ist, und so weiter und so fort. Die Liste wird immer, immer länger. Und aus aktuellem Anlass ziehen wir eine andere Film-Review vor, nämlich Die große Käseverschwörung. Dort hat Per Augustinski den Konrad gesprochen, den Professor. Ihr hört dann auch gleich einen kurzen Einspieler aus der Serie, aus dem Film besser gesagt, und werdet dann die Stimme von Per Augustinski dann auch hören. Ich finde es sehr traurig, weil ich mit Per Augustinski also durchaus auch ein bisschen Kindheit verbinde. Und nun ja, bei dir ist es wahrscheinlich nicht so sehr der Fall, weil du den Schauspieler gar nicht kanntest, ne? Ne, den Namen des Schauspielers habe ich wohl schon mal gehört. Ihn so als Person kannte ich jetzt nicht, so als Persönlichkeit. Aber natürlich kenne ich auch den Genie aus Aladdin. Ja, klar. Ich meine, damals auf Kabel 1 habe ich auch die Serie geguckt, den Film noch nicht. Kannst du von mir aus auf die Liste setzen? Nein, nein. Die ist eh schon so lang. Nein, erstens ist die lang und zweitens ist der Film jetzt auch nicht so toll. Ach wieso, wir haben auch schon schlechte Filme geguckt, oder? Ja, reicht das nicht? Nee, ich muss dich noch ein bisschen quälen. Ja, ja, nee, wir gucken ja auch demnächst mal andere Filme, die du auswählst. Rocky Horror Picture Show. Ja, schaffen wir den heute? Willst du heute gucken? Könnten wir. Ja, dann gucken wir den gleich im Anschluss. Aber ohne euch. Jetzt gucken wir aber erstmal die große Käseverschwörung. Film ab. Willst du mal Tschüss sagen? Ja, tschüss. Ich komme aber gleich nochmal wieder, keine Angst. So, Max. Wir gucken jetzt die große Käseverschwörung. Oh ja, oh, darauf habe ich mich ja so gefreut. Da hast du dich so drauf gefreut. Ich dachte, man nennt das sträuben oder sich wehren oder weigern. Ja, ein bisschen. Ich war durchaus bereit, mit dir diesen Film zu gucken, ja. Aber ich habe mich nicht wirklich drauf gefreut, weil ich weiß auch nicht wirklich, was ich davon erwarten soll. Was begründet deine Ressentiments? Keine Ahnung, das ist... Sieht aus wirklich wie ein Trickfilm für kleine Kinder. Das ist so nicht richtig, lieber Max. Du wirst gleich feststellen, warum. Was sind noch Bedenken, die du teilweise haben könntest, die ich dir zutraue? Keine Ahnung. Es gibt ja auch durchaus Trickfilme, die sind ziemlich scheiße. Das könnte sein. Es ist ja, vielleicht. Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst, nachdem wir den Film gesehen haben. Ja. Ich glaube, dass der Film Elemente in sich trägt, die dir sehr gut gefallen werden. Mm. Ich kenne deinen Geschmack jetzt ja auch schon sehr gut. Es ist natürlich, wie es oft in dieser Rubrik ist, natürlich wieder mal ein Fall von Steffen, ist alt und er ist nostalgisch. Deswegen ist diese DVD eben auch in meiner Sammlung. Eigentlich könnten wir diese Rubrik auch einfach Steffen ist alt nennen. Super. Aber ich bin wirklich gespannt, ob sich deine Befürchtungen auch tatsächlich bestätigen. Und das habe ich mit dir auch schon kommuniziert. Sollten sich deine Gefühle, deine Vorahnungen tatsächlich bestätigen, bist du gleich in der unheimlich luxuriösen Situation, diesen Film komplett verreißen zu können. Und ich glaube, das sollte dir Anreiz genug geben, den Film auch tatsächlich zu gucken. Mhm. Ja? Ja, das behalte ich auch immer so ein bisschen an den Hinterkopf. Wenn er mir genau nicht gefällt, kann ich ihm immer noch zerreißen. Soll ich den Stift und Zettel mitgeben? Oh ja. Ah, nein, komm, das kannst du doch merken. Der Film geht nur so 3/4 Stunde, das haben wir schnell hinter uns gerockt. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder oder hören wir uns wieder, wenn wir den Film geschaut haben. Ne, Max? Oh ja. Wir waren zu dritt und ich war der Boss. Wir lebten in einem alten Kino. Die vielen Krimis, die wir sahen, waren okay, aber auf die Dauer ganz schön nervtötend. Es wurde langsam Zeit, dass mal was Ordentliches passierte. Ich heiße Marvin. Die anderen, das waren Konrad und Knut. Konrad war ein schlauer Bursche, den wir auch Professor nannten. Knut war die größte Flasche, die mir je begegnet ist. Der dachte immer nur an eins, ans Fressen. So, Max, hast du aber den Film gerade gesehen? Ja, genau. Ich hab dich gelegentlich lachen gehört. Und ja, weil du auch gelacht hast. Ach so. Da kann das auch kommen. Nein, aber ich glaube, dass du dich relativ gut unterhalten gefühlt hast, oder? Ja, also der Film war jetzt nicht so schlecht, dass ich ihn zerreißen muss. Oh Mann. Komm, wir können es dann auch abbrechen. Nein, Quatsch. Ja, wir machen das eigentlich mal wie immer. Fass mal die Story des Films zusammen. Ach ja, also da sind die Mäuse Konrad, Knut und Marvin. Genau. Und die leben im Kino, wo die immer wieder irgendwelche Gangsterfilme auf dem Bildschirm laufen sehen. Und dadurch werden die halt sehr stark beeinflusst und kommen später auf die Idee, einen Käsenladen auszurauben. Genau. Beziehungsweise ist das die Idee von Marvin, der sich so als der Boss der Gruppe aufspielt und das Ganze so ein bisschen wie so eine kleine Gangsterbande organisiert. So ein bisschen wie die Olsenbande tatsächlich. Ja. Du hast so diesen Archetypen Marvin so als Anführer, den Professor Konrad, das ist so der Denker, und Knut, das ist der Doofe, das ist ein bisschen fürs Grobe zuständig, würde man fast sagen, ne? Ja. So ein bisschen doof im Kopf, ne? Ja, ein bisschen doof, sehr verfressen. Genau. Das ist im Prinzip eigentlich schon genau die Nummer, also die leben in diesem Kino, wollen dann irgendwann aus diesem Leben raus und planen dann eben den Überfall auf diesen Käseladen. Der Film ist auch wirklich, ich glaube, knapp 50 Minuten nur lang, also es geht relativ schnell. Ist damals also auch nur im Fernsehen gelaufen, war überhaupt keine Kinoproduktion, nichts. Basiert grob basiert sogar ziemlich genau auf einem Buch von, jetzt muss ich gucken, Jean van Leeuwen-Gavril. Das ist, ich glaube, ein niederländischer oder ein belgischer Kinderbuchautor. Ich glaube, der kommt sogar aus den USA. Aus den USA? Das hatte ich mir aufgeschrieben. Okay. Von 1973 ist das Buch. Und das ist, glaube ich, auch der erste Teil von 5. Es gibt also noch mehr Geschichten mit den drei Mäusen. Es gibt, glaube ich, das Problem an der Sache ist, und das war eine Sache, die hattest du mal angesprochen, als wir über den Herrscher der Zeit gesprochen haben, dass es halt schwierig ist, über ältere Dinge im Internet was zu finden. Mhm. Und tatsächlich ist dieser Film ein Beispiel dafür. Du findest wenig Informationen darüber. Sowohl über den Autor, der hat nicht viel gemacht, der hat nicht viel gearbeitet, glaube ich, genau diese Mäusebücher geschrieben und dann vielleicht noch ein bisschen andere Prose, aber das war es dann auch tatsächlich. Und das ist auch tatsächlich der einzige Film, der aus diesen Büchern entstanden ist. Du findest kaum Informationen über den Film, über die Verfilmung, das ist eine deutsch-tschechische Produktion in dem Fall. Also auch jetzt nicht irgendwie in Asien gezeichnet worden. Jetzt ist das ja mal wieder ein Film aus meiner Kindheit. Mhm. Ne, die Rubrik heißt ja ab heute Steffen ist alt. Film ist von 1987, habe ich glaube ich schon gesagt. Ne? Das war jetzt auch das erste Mal, dass du den Film gesehen hast. Abgesehen von diesen Bildern auf der Packung. Ja, stimmt. Wie hat er dir gefallen? Ich war ganz gut unterhalten, wie du schon gesagt hast. Ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Was ist dir besonders negativ aufgefallen? Ich frag mal so. Ja, negativ aufgefallen ist mir so ein bisschen dieser abgehackte Animationsstil. Mhm. Der sah zwar ganz okay aus, aber halt waren halt nicht so moderne Animationen, wo die sich flüssig bewegen. Das ist wirklich so ein bisschen schablonenhaft. Richtig, und das war typisch für tschechische Produktionen. Wir haben ja auch den Fantastischen Planeten geguckt. Ja. Das war ja auch eine tschechische Produktion und also als ich den Film dann nach etlichen Jahren dann nochmal wieder gesehen habe, nach meiner Kindheit, ich habe mich tatsächlich genau an diesen Animationsstil erinnert gefühlt. Weil es ist auch fast die gleiche Zeit, es ist ein Tacken später. Ich glaube, der Fantastische Planet kommt noch aus Ende der 70er Jahre, wenn ich mich nicht komplett irre. Und der ist jetzt eben, ich sag mal, so grob 10 Jahre später. Aber da scheint sich in Tschechien, was die Animationsmöglichkeiten angeht, nicht so viel geändert zu haben. Ja. Was ist dir besonders positiv aufgefallen? Ich frag mal so rum. Besonders positiv, ein bisschen schwierig, also wahrscheinlich so ein bisschen dieser dass der Film so ein bisschen in den Stil dieser alten Kriminalfilme gehalten ist, genau. Also aus den 30ern. Da ist die eine Szene, wo sich Marvin praktisch so als Humphrey Bogart verkleidet mit diesem riesen Trenchcoat. So ein bisschen aussieht wie der Typ in Casablanca dann auch. Genau. Das ist so das, was mir am besten an dem Film gefällt. Und das war nämlich, das Element, wo ich gesagt habe, das könnte dir sehr wahrscheinlich sehr gut gefallen an dem Film. Ja, das habe ich schon geahnt, dass du das damit meinst. Richtig. Ja. Wir können uns jetzt über einen Film, der irgendwie jetzt nur 50 Minuten dauert, auch nicht so großartig auslassen. Das ist das Problem an der Nummer. Ich kann einfach wirklich nur sagen, so als meine Bottomline in dem Fall, er ist optisch schwierig. Das sehe ich selber. Also wenn man da nicht ein wirklicher Fan von diesem Film ist und den dafür hochhält, was er einfach dann auch an Zitaten bringt oder sowas, weil Knut sagt die ganze Zeit, Gau dafür alle! Und wir sprengen den Laden einfach in die Luft, kabumm! Tja, Freunde, ich habe ein super Ding für euch. Ein riesiges Käsegeschäft. Gouda! Gouda! Das ist das Beste, was du finden konntest. Habt ihr einen Vorschlag, wie wir da reinkommen? Wir sprengen einfach alles in die Luft. Kawum! So ein Blödsinn kann nur von dir kommen. Und so weiter und so fort. Das sind so seine Catchphrases oder eben auch so diesen sehr archetypischen Professor oder auch diesen, ja, dieses Abziehbild von einem Anführer. Nein, also für die Charaktere mag ich den Film total, für die Geschichte, die erzählt wird. Der Humor in dem Film ist grandios. Also auch diese Geschichte, wo die dann versuchen, den Kater in dem Käseladen auszuschalten und Marvin dann selber in die Falle gerät, weil die Mäuse einfach zu blöd sind. Ne? Und das sind halt Szenen, die mir halt in Erinnerung geblieben sind. Wenn man den Film nicht kennt und ihn nicht so wertschätzt für die Erinnerung, die man daran haben könnte, also für die reine Nostalgie, und man würde ihn heute zum ersten Mal gucken. Ich glaube, die Kinder würden sich heute an diesem Animationsstil sehr stören. Das heißt also, als Erstkontakt ist er mit Vorsicht zu genießen. Wenn ihr ihn aus eurer Kindheit kennt und in guter Erinnerung behalten habt, ist er definitiv was für euch. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ihr müsst den Film nicht kaufen. Nach meinem aktuellen Kenntnisstand müsste er noch komplett bei YouTube sein. Ja, das habe ich auch gesehen. Genau. Guckt einfach mal rein, kostet euch nichts, geht nur ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde. Gebt dem Film mal eine Chance. Mhm. Weil dann offenbart sich ein sehr witziger, gut geschriebener Trickfilm, der ein bisschen unbeholfen animiert ist. Ein bisschen sehr. Und mit tollen Charakteren eben. Ja, so. Würde ich auch so sagen, so für zwischendurch ist er ganz gut. Ja, also einfach mal probieren und wenn es euch dann gar nicht gefällt, ach mein Gott, ich habe ihn hier in der DVD-Box, der hat mal 5 Euro gekostet bei Amazon. Ich gedacht, dafür, dass das eben Film meiner Kindheit ist, darf man da auch mal ein bisschen Geld für ausgeben. Ja, aber ich meine, selbst die DVD sagt ja dann im Prinzip auf der Rückseite nichts anderes, denn hier steht: Aufgrund des Alters des Ursprungsmaterials kann es zu kleineren Einschränkungen in der Bild- und Tonqualität kommen. Diese stellen keine Mängel der DVD dar, der zu Gewährleistungsansprüchen berechtigen würde. Das heißt, nur weil der Film so scheiße aussieht, dürft ihr die DVD nicht zurückbringen. Es liegt nicht an eurem Fernsehgerät oder an eurem DVD-Player. Der Film ist einfach nur scheiße alt und wurde nicht nochmal restored. Ich denke, das sagt eigentlich auch alles über den Film aus. Er ist einfach nur alt, ist wirklich ein Liebhaberfilm und ja. Das ist alles, was man über diesen Film sagen kann. Ich mag ihn, ich liebe diesen Film, ich kenne ihn auswendig, ich kann ihn mitsprechen. Das hast du, glaube ich, auch eben gemerkt, als wir den geguckt haben. Ich konnte ihn ja mitreden. Und jeder andere, der ihn eben nicht aus seiner Kindheit kennt, also Vorsicht, also Gemach. Gut, dann schalten wir zurück in die angeschlossenen Irrenanstalten. Marvin ist die größte Maus. Sieht aus wie Humphrey Mausgard, die Supermaus. Er klaut für uns den Käse lieben wir. Thank you. herzlich zurück. Jo. Wenn ihr euch also fragen solltet, warum wir eben am Anfang so ein bisschen geflüstert haben und vorsichtig geredet haben, previously on Comic Cookies. Bis zum nächsten Mal. Siehst du, es werden Jingles gefordert. Da, Comic Cookies. Okay, also ich muss ja sagen, ich bin durch diverse Jingles und Einspielungen auf diversen Podcasts bin ich vollkommen genervt, weil ich das gelegentlich auch beim Einschlafen höre. Ah. Und dann kommt und haut irgendein Sound rein. Also das, ja, man muss es ja nicht so laut machen. Ganz krass, ich habe mir so einen alten C64 8-Bit-Sound nochmal dazwischen gekloppt. Kling, klong, kling, kling, klong, kling, kling, klong, kling, kling, kling. Und das dann permanent. Ja, ja. Und so, oh. Okay, dann machen wir weiter. Da, da, da, da, Comic Cookies. Wir machen dann lieber Einschlafenmusik. Ja, okay. Wenn ihr wollt, dass der Steffen Jingles singt, schreibt. Genau, oder die Uni. Das will keiner. Ja, das passierte in der aktuellen Folge der Comic-Cookies. Ich fühle mich da jetzt einfach mal angesprochen, weil ich höre sehr viele Comic-Podcasts. Ich maße mir sogar an, alle deutschen Comic-Podcasts zu kennen. Und ich kenne keinen anderen deutschen Comic-Podcast, der in Anführungszeichen C64 8-Bit-Jingles hat. Hm. Erstmal sind das keine Jingles. Das sind Bumper. Und ein Bumper hat die Funktion, Themen zu trennen und ein akustisches Signal zu geben, dass das eine Thema zu Ende ist und ein neues Thema anfängt. Das ist ein Bumper und das ist kein Jingle. So, zweitens, wenn ihr euch Folge 15 anhört, da sind die Dinger raus. Da gibt's die eigentlich gar nicht mehr, nur halt wirklich nur ganz kurz. Nächstens, wenn ihr Kritik an unserer Sendung habt, dann fände ich es schön, wenn ihr uns diese Kritik auch zukommen lassen würdet. Das heißt, eine E-Mail schreiben, dafür haben wir unsere E-Mail-Adresse, einen Tweet absenden und so weiter und so fort. Und da könnt ihr konstruktiv sein und ehrlich und uns dann auch sagen, so, das, was ihr da macht, gefällt mir gar nicht oder ändert das doch mal, das gefällt mir gut, das gefällt mir nicht und so weiter und so fort. Und dann versuchen wir das natürlich auch nach Möglichkeit, wenn uns das selber dann auch auffällt, dass es vielleicht so nicht geht, in unsere Sendung aufzunehmen. Ne? Was natürlich nicht geht, ist, uns irgendwie vorschreiben, wie wir zu podcasten haben, denn jeder hat seine eigene Vorstellung zu podcasten und irgendwie hinzugehen und zu sagen, das geht gar nicht und so macht man keinen Podcast, das ist halt auch ein Unding. Und das war einfach ein Lehrstück dafür, wie man andere Leute nicht kritisiert, lieber Breedstorm. Das geht so nicht. Und was ich da an der ganzen Situation eigentlich am schlimmsten finde und auch, ich habe das dann die Tage gehört, am Ende der Comic-Cookies und ich war tatsächlich ein bisschen sauer und ich war tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht. Weil Breedstorm hat als zumindest bis Aufnahmezeitpunkt als einziger uns eine iTunes-Bewertung geschrieben und die war 5 Sterne wert. Ja, genau. Nur offensichtlich haben wir diese 5 Sterne nicht verdient, weil er ja sagt, die Musik zwischendurch nervt ihn total. Und ganz ehrlich, ich möchte keine 5 Sterne haben, wenn ich die nicht auch verdient habe. Ich habe lieber 3 Sterne, die mir sagen, macht mal das besser, macht mal das besser und das gefällt mir gar nicht, als 5 Sterne, die sagen, ihr seid super und da ist das Highlight und pipapo und bums. Ne? Mhm. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Klar habe ich gerne 5 Sterne, aber nur, wenn ich es auch verdient habe. Mit 2 Sternen könnt ihr nach Hause gehen. Ne? Aber ich will keine 5 Sterne haben, wenn ich die nicht wirklich verdient habe. Und ich finde sowas unaufrichtig und ich finde sowas falsch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin also tatsächlich auch ein bisschen sauer. Ich fühle mich da jetzt einfach mal angesprochen, ne? Als einziger Comic-Podcast mit C64 8-Bit-Jingles. Ne? Geheimtipp, das kommt nicht vom C64, aber ist nochmal ein ganz anderes Thema. Warum es ausgerechnet 8-Bit ist, ja gut, ich bin halt selber Chipmusiker. Alles, was unten an Musik nicht aufgezählt ist, kommt in der Sendung halt von mir. Dazu gehört auch unser furchtbares Titellied und so weiter und so fort. Aber uns so zu kritisieren, lieber Breedstorm, das geht nicht. Kling, kling, klong, kling, kling, klong. Max, wenn du einfach mal richtig auch konstruktives Feedback vorlesen möchtest, du musst das Ding nicht mehr bewegen, einfach nur vorlesen. Feedback Felix via nerdnerdnerd.blogsport.eu. Ich habe zwar vor etwa einem Monat schon angefangen, Flash und ein paar Marvel-Comics, Guardians of the Galaxy und Nova, zu lesen, aber trotzdem danke für die Beantwortung meiner Frage. Kein Problem. Am Gratis-Comic-Tag habe ich mit Alizik von Helge Vogt, dem Alizik-Zeichner, signieren lassen. Der macht übrigens auch einen Podcast. Wunderbar, kann ich nur empfehlen, Hunting Down Comics heißt der. Und nun zu Forever Evil. Ich habe die Hälfte vom ersten Heft gelesen und es wirkte sehr verwirrend auf mich, weil es erstmal ein paar Figuren vorstellt. Einen von denen kannte ich aus den Cartoon zu Crisis on Two Earths. Eigentlich müsst ihr ja alle kennen. Ne, weil die tauchen da ja alle auf. Meint wahrscheinlich das Crime Syndicate, ne? Mhm. Die tauchen ja alle in. Jetzt hör doch mal auf vorzulesen, ich rede doch noch. Es löst sich doch mal eine Sekunde von diesem Dingens. Ich werde Forever Evil wohl nachholen, wenn das englische Paperback erscheint. Schönen Tag noch. Jo, ja, genau das kann ich dir auch empfehlen. Hol dir das Paperback und wenn du danach dann auch noch weiterlesen möchtest, bei Panini erscheinen oder sind schon erschienen so ziemlich alle Justice League Tie-Ins innerhalb dieser Justice League Hefte. Das sind, glaube ich, auch nochmal 6 oder 7 Stück. Hol dir die einfach noch dazu. Das sind dann, glaube ich, nochmal irgendwie so 30, 35 Euro. Die kann man dann dazu nochmal ausgeben, weil dann hast du wirklich die komplette Story. Da haben wir auch drüber geredet eben, ne, Forever Evil, die Hauptserie ist so das Skelett und die Justice League Hefte eben das Fleisch. Und genauso würde ich es dann an deiner Stelle auch lesen, weil nur den Event zu lesen ist halt ein bisschen wenig. Den wirklichen Reiz machen eben so diese Nebenkapitel aus, die Origins und so weiter und so fort. Und ich meine, was in Forever Evil passiert ist, hat ja auch bis heute noch Auswirkungen. Kling, kling, klong, kling, kling, klong. So, dann haben wir noch eine Korrektur gekriegt, auch wieder sehr vorbildhaft über Twitter vom Virtual Native. Der hat uns nämlich mitgeteilt, zit, zit, zit, was höre ich da in eurem Podcast? Jennifer Lawrence war auch schon in First Class am Start. Hatte ich nicht mehr so im Kopf. Offensichtlich ja, ist mir da einfach nicht aufgefallen, weil Jennifer Lawrence fällt mir auch tatsächlich erst auf, seitdem sie da irgendwie so dieses Tribute von Panem, Hunger Games, whatever macht. Vorher kannte ich die halt nicht. Und dass sie da in dem Film schon mit drin ist, ist mir nicht aufgefallen. Und dann haben wir nochmal Feedback vom Virtual Native via Twitter. Kling, kling, klong, kling, kling, klong. So, habe jetzt alle Podcasts durch. Werde wohl dabei bleiben. Auch wenn ihr mir als Marvel-Leser echt so viel DC macht. Wenn ihr doch mal Marvel machen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in meiner Lieblingsserie X-Factor oder Runaways reingucken würdet. Ansonsten wäre auch mal was zu Vertigo's Fables interessant. Genau, und da hatten wir schon mal geguckt. Wir haben eigentlich von allen drei Serien gar nichts. Und Runaways hätte ich dann gesagt, wir gucken uns höchstens vielleicht mal irgendwie ein paar Hälfte vom Alan Moore Run an. Aber irgendwie konnte ich da jetzt so in der Stelle nichts auftreiben. Das war dann auch finanziell irgendwie nicht mehr drin. X-Factor gibt's bei Marvel, glaube ich, die geht auch gerade zu Ende, die Serie All New X-Factor. Die möchte ich unbedingt gerne mal lesen, weil da ist unter anderem auch Warlock dabei, dieser bescheuerte Roboter. Ach, der nein. Fables haben wir tatsächlich da, und zwar die erste Ausgabe von Vertigo Essentials. Und wir haben anstelle von X-Factor haben wir X-Force gelesen, und zwar das erste Heft von 1991, Rob Liefeld for the win. Mit was möchtest du anfangen? Aber das Schlimme zuerst machen, haben wir es hinter uns. Ja, machen wir schnell. Dann erzähl doch mal, was passiert in Rob Liefelds X-Force Nummer 1 von 1991? Ja, in X-Force von 1991 ist die Hauptperson quasi Cable, ist irgendwie der Sohn von Scott Summers und irgendwie Jean Grey. Ja, in der Zukunft auf jeden Fall. Er hat so ein kleines Team von Mutanten, mit denen er gegen die Mankind Liberation Front kämpft. Ja. Und viel mehr lässt sich da auch noch gar nicht sagen, weil die Handlung dieses Comics ist quasi, Cable ist da mit seinem Team und die stürmt diese Basis von der Mankind, Mutantkind Liberation Front. Denk ich drüber nach. Machen alles kaputt, kämpfen gegen anderes Team generischer Mutanten und dann taucht da halt dieser Strife auf. So ein überfetter Düsenjet-Mutanten-Roboter, Cyborg. Dingsabungster. Ja. Lässt sich kaum beschreiben. Nein. Ja, die deaktiviert dann Selbstzerstörungsmechanismus und die müssen aus der Basis fliehen. Bla. Später taucht dann noch irgendwie so ein komischer Shield-Agent auf und irgendwie so ein reicher Sack namens Gideon, der dann noch irgendwas im Hintergrund plant. War das nicht sogar Nick Fury? Ja, Nick Fury tauchte einmal ganz kurz auf so einem Bildschirm und gibt diesen Shield-Agenten da Instruktionen. Genau. Ja. Ich weiß es nicht. Willst du? Ja, ich kann ja einfach mal. Es ist also. Es ist schlimm. Es ist furchtbar. Es gibt im Internet immer mal wieder so diese Top 40 schlechtesten Zeichnungen von Rob Liefeld. Da gibt es schon 3 oder 4 oder 5 mal die Top 40. Und ich glaube, gefühlt die Hälfte von diesen Top 40 ist in diesem Heft. Also das ist ganz schlimm. Ich sag immer dazu, wenn ich nur halb so gut zeichnen könnte wie Rob Liefeld, könnte ich jetzt doppelt so gut zeichnen wie jetzt. Aber ich meine, ich bin ein Kunde, ich bin ein Konsument von solchen Comics, mir muss das gefallen und es gefällt mir halt nicht. Da sind diese großen, bulligen Typen mit diesen riesigen Schulterpolstern, überall diese Pouches, also diese Taschen. Und dann haben die so ganz kleine Hände und halten riesige Knarren. Und die sehen aus wie aus Holz ausgeschnitzt. Und es ist einfach nur unheimlich Fratzen und überall Zähne und alle sehen aus wie Wolverine und oh, hör mir auf. Es passt alles überhaupt nicht. Aber es gibt so viele Comic-Reviewer, die sich also auch wirklich dann aktiv über Rob Liefeld lustig machen, die sich das so ein bisschen auch zur Lebensaufgabe gemacht haben. Und ich kann das komplett verstehen. Ich begreife nicht, warum dieser Typ bis zuletzt Arbeit bekommen hat. Ich habe keine Ahnung, warum die den auch so maßgeblich, zumindest an der ersten Welle, der nur 52 haben mitarbeiten lassen beispielsweise. Ne? Es ist Wahnsinn. Ich meine, an dem Heft noch mitgearbeitet hat noch Fabian Nicieza, heißt der, glaube ich. Und die beiden haben ja zusammen auch Deadpool erfunden. Naja, ich weiß es nicht. Es ist furchtbar. Es ist ganz schlimm. Irgendwie eine Zeit lang musste er ja ziemlich beliebt gewesen sein. Das ist total paradox, weil es gibt so zwei Lager. Die einen hassen ihn abgrundtief und die anderen lieben ihn über alles, weil sie irgendwie die 90er Jahre, die Kindheit, also ganz oft hört man so, oh, that was my college time, bla bla bla. Ja. Und dann habe ich dann ja auch Rob Liefeld bei Twitter eben verfolgt. Und ich habe da eine kleine Anekdote zu erzählen. Es gab ja mal irgendwann diesen übelsten Streit zwischen Scott Snyder und Rob Liefeld. Wer das nochmal nachlesen möchte, googelt das mal. Das ist wahnsinnig lustig gewesen. Und an dem Wochenende, das war irgendwie dann am Wochenende, kam dann irgendwie an einem Sonntagnachmittag oder sowas Dan Slott online. Der Autor von aktuell Spider-Man und ich glaube Silver Surfer schreibt er noch. Und der kam dann online und sagte, oh, was ist denn hier los? Da muss ich gleich mal nachgucken, was hier passiert ist. Und dann habe ich tatsächlich Dan Slott angeschrieben und habe ihn gefragt, Mr. Slott, haben Sie denn schon mal Rob Liefeld getroffen? Wie ist der so? Und dann sagte Dan Slott dann darauf, ja, er würde jetzt nicht so unbedingt noch mehr Öl ins Feuer gießen wollen, aber er könnte nur sagen, Scott Snyder sei so ungefähr, er sagte damals, glaube ich, the most decent person he's ever met. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das war also schon irgendwo ziemlich lustig. Eine Zeit lang später ging es dann darum, dass Rob Liefeld in sein sogenanntes Sabbatical gegangen ist, also in seine Pause, aus der er irgendwie auch noch nicht wieder rausgekommen ist. Also er wollte irgendwie ein Jahr Pause machen, daraus sind, glaube ich, jetzt zwei geworden, keine Ahnung. Und dann war das dann irgendwie Thema, dass er dann bei DC rausgeflogen ist und das selber dann veröffentlicht hat und so weiter und so fort. Und da habe ich ihn ganz offen gefragt, ich sage, ja, wieso rechtfertigst du dich denn immer? Ne? Why do you justify yourself so often? Und er sagte dann, ja, das täte ihm leid, dass das so in meiner Timeline drin wäre, aber er hätte heute Morgen 1 Million Anrufe auf seinem Anrufbeantworter und 10 Mails im Postfach gehabt. Jetzt müsste er sich dazu mal äußern. Also Rob Liefeld ist eine unheimliche, schillernde Person. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und er ist einfach auch, was so, weiß ich nicht, so PR angeht und sowas, ist einfach nicht besonders feinfühlig. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen so seine... Zumindest ist jeder, der so ein bisschen mit Comic-Kreativen dann auch bei Twitter unterwegs ist, hat so seine Anekdote. Ich habe eben zwei Anekdoten zu Rob Liefeld. Ist halt auch nicht so schlecht. Ich habe auch mal mit Don Rosa E-Mail geschrieben. Das war auch schön. Ja, hattest du mir auch schon. Ja, ja, aber da rede ich schon drüber, wenn wir mal über Don Rosa reden. Ja. So, Fables. Genau. Fables Nummer 1 von Vertigo. Vertigo Essentials. Muss ich mal eben noch eben hier dieses Ding bedienen. Ich kann sie noch im Stundenhandel. Da ist es. Vertigo Essentials von Bill Winningham und Len Medina und dann steht hier noch Steve Lealoha. Yo. Das klingt irgendwie hawaiianisch. Ja, Fables ist im Prinzip, wo sind die? In New York sind die, glaube ich, ne? Ja, die sind in New York. Irgendwie gab es in der Märchenwelt eine große Katastrophe und die ganzen Märchenfiguren mussten halt aus der Märchenwelt fliehen und die Leute, die sich halt in Menschen verwandeln konnten und oder sowieso Menschen sind, wohnen halt in so einem ganzen Apartment-Komplex irgendwo in New York. Woodland Apartments. Woodland Apartments sogar. Ja, du weißt, wie gut ich mit Namen bin, nämlich überhaupt nicht. Ja, deshalb schreibe ich mir das extra auf. Ja, super. jedenfalls kommt es irgendwie zu einem mysteriösen Mordfall und Security Officer B. Wolf. Big B. Wolf. Big B. Wolf wird dann engagiert, diesen Mordfall zu untersuchen. Geht dazu dann zu Schneewittchen. Die ist, was steht hier? Das Director of Opera? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das die Bürgermeisterin? Director of Operation steht da, nicht Director of Opera. Ja, ja, später sagt sie, sei die stellvertretende Bürgermeisterin, Deputy genau. Mayor. Also sowas wie eine Bürgermeisterin, muss man sich das vorstellen. Und die fangen dann eben an zu ermitteln. Mhm. Und irgendwie soll dann Schneewittchens Schwester, Rosenrot, damit dann auch, ich glaube, die ist dann, war die das Opfer? Rose Red ist doch, nicht Schneewittchen, scheiße, sag schnell, Dornröschen. Ja, was? Sie war das Opfer. In ihrem Apartment wurde... Nein. Rose Red ist... Es gibt ja Schneeweißchen und Rosenrot. Es gibt Schneewittchen und Schneeweißchen. Also in den Grimm-Märchen sind das nochmal zwei verschiedene Figuren. Aber offensichtlich setzen die Schneeweißchen und Schneewittchen hier gleich. Aha. Also in den Grimm-Märchen sind Schneewittchen und Schneeweißchen zwei getrennte Figuren. Du kennst ja doch Schneeweißchen und Rosenrot. So, Max bekommt jetzt von mir zwei Märchenbücher mitgegeben. Yay! Ja, so, wo haben wir sie denn? Die habe ich doch hier irgendwo hingebracht. Märchen! Märchen! Hey, ho! Märchen! Was ist denn dann Dornröschen? Dornröschen ist The Sleeping Beauty. Ah, ja. Aber ich würde in dem Buch, glaube ich, auch erwähnt. Ich rede mal wieder aus der Mitte des Raums. Ah, hier sind sie. So, Brüder Grimm, die schönsten Kinder und Hausmärchen. Ich meine, da wären alle drin. So, zwei Bände. Max hat was zu tun. Nächsten Monat in Nerd bitte Rapport. und dann schreibt ihr bitte mal auf Schneeweißchen und Rosenrot und Schneewittchen. Die müssten da beide drin sein. So. Hast du doch hier einen Kollegen. Ja. Von wann ist das Heft? Ich habe gar nicht rausgefunden. 2002. Also ist auch schon ein paar Jährchen alt. Inzwischen sind die Sammelbände bei Heft 21, bei Band 21 angekommen. Deswegen entschuldigt, dass wir da jetzt nicht im großen Stil nochmal nachgeforscht haben. Es ist eben aber auch kein Märchenheft für Kinder. Hat also viele erwachsene Sprache auch da drin. Die Crime Scene ist sehr blutig. Es ist wahnsinnig geil gezeichnet. Also ich bin echt... Das ist der typische Vertigo-Zeichenstil. Genau, so ein typischer Vertigo-Zeichenstil, der sich auch so ein bisschen seit den 90er Jahren auch erhalten hat. Aber ich glaube, für erwachsene Leser ist das schon durchaus auch ansprechend, weil ich glaube, Grant Morrisons Invisibles war ähnlich gezeichnet. Animal Man war ja erst noch ein DC-Heft, dann hinterher zu Vertigo gewechselt. Das sah auch noch ähnlich aus. Das gleiche gilt für Black Orchid. Das war von vornherein, sah das so aus. Vielleicht noch ein bisschen bunter in dem Fall. Aber das hat mir von der Dynamik her, von den Figuren her wahnsinnig gut gefallen. Prince Charming ist mal eben der Oberstecher. Also mein Lieblingscharakter ist ja Bigby Wolf. Ja, doch. Ja, doch, auch wegen dem Videospiel. Da ist er ja die Hauptperson. Mhm. Aber Schneewittchen, ich sag wieder Schneewittchen, Schneeweißchen, Snow White. Es ist Schneewittchen. Aber die setzen da Schneewittchen mit Schneeweißchen gleich in dem Fall. Ach so, ja. Ja. Auf jeden Fall, Snow White ist in dem Videospiel nochmal ganz anders. Ja. Da finde ich sie auch ein bisschen süßer, weil die ist so leicht schüchtern, aber trotzdem versucht die sich durchzusetzen. Ja, ich meine, sie schafft das teilweise auch. Und hier ist sie einfach so eine Powerfrau. Ja, aber sie ist ja auch, wie du sagtest, eben stellvertretende Bürgermeisterin, sagtest du gerade. Ja. Genau. Und dementsprechend, ich glaube, die muss einfach wirklich da ihren Willen auch durchsetzen. Und ich meine, darf einfach jetzt hier nicht davon ausgehen, dass das die Märchenfiguren aus diesen Disney-Filmen sind. Ja. Das sind die halt einfach nicht. Ja, das tue ich auch nicht. Wahrscheinlich hat sie auch sich von der Zeit des Videospiels her, da ist sie ja noch irgendwie die Untergebene von Ichabod Crane. Okay. Also wahrscheinlich hat sie sich dann da hochgearbeitet. Ja, das sind alles wunderliche Namen, die mir gar nichts sagen. Ichabod Crane hier, der aus Sleepy Hollow, der Kerl, der da von dem kopflosen Reiter gejagt wird. Ja, ist das. Ich habe Sleepy Hollow, da habe ich den Film einmal gesehen, dass der mit Johnny Depp. Und dann das allermeiste davon vergessen, weil ich fand den unheimlich blöd. Ist das noch ein sehr schönen Disney-Film rüber? Also ein Zeichentrickfilm auch, ne? Hm. Ja. So, ich weiß gar nicht. Ist das ein ganzer Film oder ist das mehr so? Ich meine, das wäre ein kurz. Nee, ich meine, der Film heißt Der kopflose Reiter. Und das ist nicht nur ein 10-Minuten-Ding, der ist länger als 10 Minuten. Aber ich. Kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht sagen. Es gibt aber noch eine Disney-Verfilmung davon. Ich meine, die wäre aber länger. Ein Charakter, den wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist Jack. Halt, Jack mit der Bodenstange, der genau. Da auch auftaucht. Der ist so ein Kleinganove, so ein Trickser, so ein bisschen. Ja. Er hat später auch tatsächlich seine eigene Serie noch gekriegt. Die habe ich im Comic Panel immer wieder gesehen. Jack of Fables hieß der. Ja. Genau. Gut, möchtest du noch irgendwas über das Heft sagen? Also für mich ist es eine große Empfehlung. Ich würde es gerne weiterlesen, wenn es Zeit und Budget zulassen würden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nur wenn da 21 Bände jetzt rausgekommen sind in den letzten 15 Jahren, 10 Jahren, 12 Jahren, 2002 hast du gesagt, ne? Ja. In den letzten 12 Jahren, da habe ich jetzt nicht mehr so groß Lust, das nachzuholen. Ich glaube, die Bände sind von den Storys immer relativ abgeschlossen. Es gibt dann irgendwie auch noch Ferrest. Das spielt da noch mit rein. Das ist so eine Spin-off-Serie noch. Aber insgesamt ist da meine Motivation, das nochmal zu Ende zu lesen, relativ gering. Auch wenn ich es wirklich... Also es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht lese ich nochmal den ersten Story-Arc. Ja, das könnte man machen. Aber so wie ich dich kenne, liest du dann wieder alles. Ich kann nicht kommen. Ich muss Fables lesen. Mama, ich kann jetzt nicht Mittag essen. Ich weiß nicht, was mit Bigby Wolf passiert. Ich kann jetzt nicht in die Schule. Ich finde Schneewittchen so süß. Alter. Gut. Ich hoffe, dass wir den Hörerwunsch damit erfüllt haben. Gehen dann gleich nochmal in weitere Reviews. Wir trinken erstmal unseren Kaffee auf, ne? Würde ich sagen. Ja, sonst wird es ja noch kalt. Richtig. Dann bis gleich. Jetzt sag nicht wieder Ciao. Nee, ich sag jetzt gar nichts. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Kling, kling, klong, kling, kling, klong. Ja gut, also ich review jetzt noch Batman Band Nummer 5 vom Ehapa Verlag. Der trägt den schönen Titel Der hässige Amerikaner. In diesem Band sind 3 Geschichten enthalten, die einmal aus Shadow of the Bat Nummer 5, Nummer 6 und 10 stammen. Geschrieben wurde das alles von Alan Grant, gezeichnet von Norm Breyfogle, Dan Jurgens und Mike Collins. Also am besten hat mir von diesen 3 Geschichten Der hässige Amerikaner gefallen. Es ist die 2. Geschichte. Der jagt Batman so eine Art Redneck. Ich weiß nicht, irgend so ein sehr konservativer, aggressiver amerikanischer Patriot, der ja vom CIA aus dem Gefängnis geholt wurde, weil er während einer Demonstration jemanden erschlagen hatte, der die amerikanische Flagge verbrannt hatte, dann zum Killer ausgebildet wurde. Wow. Das macht aber tatsächlich ziemlich Spaß. Okay. Die Zeichnungen bei allen Geschichten sind guter Durchschnitt. Nee, Entschuldigung, ich erzähle Quatsch. Die Zeichnungen sind gut. Die Geschichten an sich finde ich eher durchschnittlich, aber durchaus unterhaltsam. Welche mir nicht so gefallen hat, ist die 3. Der Tane von Gotham. Mhm. Meiner Meinung nach die schwächste von allen 3. Ja, Batman muss einen Mord verhindern und das Ganze ist wieder verwickelt mit seinen Eltern. Also relativ typisch für Batman. Ja. Hast du rausgefunden, warum da ausgerechnet die Hefte 5, 6 und 10 drin sind? Oder, ich schätze mal, das ist einfach deshalb, weil die alle von Alan Grant geschrieben wurden. Ach so, ja. Ich mag hier Alan Grant als Autor ziemlich gerne, weil der hat ja auch viel Lobo gemacht. Ja, sagtest du schon. Ja, also der hat viel Lobo gemacht, zusammen mit Keith Giffen, auch dann in den 90er Jahren gerade. Und also meine Lieblings-Lobo-Geschichten sind ja tatsächlich von Keith Giffen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und bin ich ganz woanders. Meine Lieblingsgeschichten von Lobo sind ja mit auch von Alan Grant. Sagen wir es mal so rum. Und von Alan Grant und Keith Giffen. So, bin jetzt komplett durcheinander? Ja, egal. Bist du durch? Ja, bin ich. Ja, weil dann machen wir nämlich auch direkt mit Lobo weiter. Ich hatte noch ein bisschen was aufzuholen von meinen Previews, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich hier noch die 31. Ausgabe von Red Hood and the Outlaws. Das wunderschöne Heft, wo es die Outlaws Jason Todd mit dem alten Lobo zu tun bekommen. Das Cover ist absolut genial. Ich liebe dieses Cover einfach. Sieht fantastisch aus. Ist von Philip Tan und ich glaube Norman Redmond. Zeig's nochmal. Zeig's nochmal. Das ist mir aber mitgefallen. Also es ist ein wunderschönes, nimm's nicht in die Hand, weil ich brauch's gleich. Ja. Weil man guckt mit den Augen und nicht mit den Fingern. Also man sieht da diesen Lobo auch in voller Pracht mit seinen Rasterlocken und der vollen Rüstung und den Knieschonern als Totenköpfe. Und er hat, ich glaube, Jason Todd unter seinem Stiefel und Arsenal, heißt der Arsenal oder Speedy, wie auch immer. Heißt Arsenal. Arsenal. An seiner Kette und Firestorm. Starfire, ich komme durcheinander, Starfire an ihren brennenden Haaren. Sie ist mal wieder praktisch nackt, aber das ist man ja gewohnt von ihr. Und das Heft macht einfach auf den ersten Blick einen unheimlich tollen Eindruck. Und ich habe es damals dann auch gekauft und mich super drauf gefreut. Mach's dann auf und krieg die absolute Krise. Also die Geschichte, die da drin ist, das ist der absolute Kack. Also alles, was ich vorher auch über Red Hood und die Outlaws gesagt habe, hat sich hier bewahrheitet. Die erste Hälfte ist noch gezeichnet von Rafa Sandoval oder so ähnlich und ist also von den Zeichnungen noch okay. Lobo gefällt mir da sehr gut, ist alles sehr detailreich gezeichnet. Und dann liest man und die Story ist halt einfach flach und generisch und auch total goofy und eigentlich will man überhaupt nicht über die Story nachdenken. Und dann blättert man weiter und auf einmal gibt's ein Artshift. Mitten im Heft gibt's ein Artshift. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man einen Zeichner genommen hätte, der so ähnlich zeichnet, sondern es ist wechselnd, also komplett. Lobo sieht anders aus, die Details sind runter, es ist wesentlich cartooniger gezeichnet als vorher. Also so sieht Lobo dann im Prinzip hinterher aus. Also irgendwie wie so ein, er hat auch keine Rasterlocken mehr, also sondern irgendwie so eine Löwenmähne auf dem Kopf. Was? Ja, also hier hat er eben eine Löwenmähne, also in der zweiten Hälfte. Und hier hat er eben Strähnen. Okay. Nein, also da hat man sich also offensichtlich unter den Zeichnern auch überhaupt nicht abgesprochen, wie man den Charakter jetzt darstellen möchte. Und ja, über die Story möchte ich jetzt hier einfach nichts verlieren, weil sie ist einfach dumm und plump. Und warum Arsenal so übermächtig ist und mit Computern umgehen kann, ist mir bis heute ein Rätsel. Du hast einen Zeigefinger. Was davon? Amygdala oder Ibak? Nein, das sind beide nicht. Ibak ist das nicht. Das sind irgendwelche außerirdischen Kopfgeld. Jäger. Also Ibek ist es auf keinen Fall. Vorhin war da irgend so ein Muskelprotz. Ja, Muskelprotze, das ist irgendwelche generischen Schläger. Die haben auch, glaube ich, so keinen Namen. Also Ibek ist es nicht, weil das sind halt Aliens. Okay. In dem Fall. Und Ibek ist es auch nicht. Den hat man ja inzwischen auch gesehen in der 052. Der sieht ja ein bisschen anders aus. Also da kann ich einfach nichts zu sagen. Cover wunderschön. Lobo ist ganz okay dargestellt. Halt hyperintelligent, plant gut voraus, ist auch ein ziemliches Powerhouse, lässt sich dann aber hinterher von den Outlaws total überrumpeln. Ich bleib dann auch gleich mal eben bei Lobo, denn diesen Monat im Oktober ist tatsächlich die erste Lobo Ongoing gestartet. Geschrieben von Cullen Bunn, gezeichnet von irgendeinem Brown, Rayleigh Brown, und geinkt von, sagen wir nochmal eben dazu, Nelson DeCastro. Ich gehe mal gleich ein, was mich an dem Heft stört. Es geht grob darum, dass dieser neue Lobo von seinen Auftraggebern im Prinzip engagiert wird, eine Gruppe von außerirdischen Kopfgeldjägern zu zerstören, die sich per Zufall gerade alle auf der Erde aufhalten. Es ist eigentlich sehr pointiert geschrieben, großartig gezeichnet. Also dieses Heft macht optisch, also im Gegensatz zu dem davor, optisch total Spaß. Und auch von der Schreibe ist es gut, der neue Lobo ist gut charakterisiert. Ich habe ja schon öfter mal in diesem Podcast gesagt, dass mir die Figur eigentlich sehr gut gefällt. Und dass ich gerne verfolgen möchte, wie es mit ihr weitergeht. Was in dem Heft gar nicht geht, in den ersten drei Seiten stirbt der alte Lobo. Und es sieht auch so aus, als wäre das zumindest fürs Erste auch sehr, sehr final. Und sehr, sehr endgültig für ihn tatsächlich jetzt, also dass der neue Lobo den alten Lobo tatsächlich endgültig gekillt hat. Cullen Bunn ist da, lass mal den Finger unten, Moment. Cullen Bunn ist dafür auch sehr hart angegangen worden, weil er natürlich dafür gesorgt hat oder sorgen musste, wahrscheinlich von den Redakteuren aus, den Charakter zu töten und hat dafür natürlich als Autor die ganze Schelte gekriegt von den Fans. Ich finde allerdings auch zu Recht, weil Cullen Bunn ist eigentlich ein sehr guter Autor. Ich lese gerne die Comics. Er hat bei Marvel aktuell, glaube ich, diese ganze Deadpool-Reihe, dieses Deadpool killt irgendwas. Und was grinst du jetzt eigentlich die ganze Zeit so kacke? Siehst du das hier? Was ist das? Ich hasse dich! Hast du dir jetzt auch verdient. Ich hasse dich und deine scheiß kleinste Violine der Welt. Oh, sehr gut. So, dass du dich jetzt natürlich freust, dass ich zum ersten Mal in der New 52 wirklich sage, das geht mir komplett gegen den Strich, kann ich verstehen, aber dein Batman ist nicht tot. So. Nee, aber ne? Und dein Damian Wayne ist auch nicht tot, weil er rennt ja in den Comics noch rum. So, nee. Im Dezember ist Damian zurück, wir haben die Previews gesehen, er kommt wieder. So, er mag verändert worden sein, aber dein beschissener, scheißgefickter Damian, der kommt wieder. So, ne? Und dann denkst du hier mit deiner, haha, guck mal hier, Helme, Lobo ist tot, ne? Das ist nochmal eine Stufe härter. Weil, und ich kann dir auch ganz genau erklären, warum und warum ich mich jetzt auch so echauffiere und die anderen Lobo-Fans auch. Ne? DC hat bändeweise, etliche Ongoings und so weiter steht, wie man Lobo richtig positioniert, wie man diesen Charakter gut darstellt. Und dann macht man hier sowas. Das kann man über Damien nicht sagen. Damien war zum Zeitpunkt der New 52 fünf Jahre in der Kontinuität. An dem Charakter kann man noch rumarbeiten, an dem kann man noch ändern und so weiter und so fort. Dieser Charakter ist quasi noch neu. So, ne? Wenn man da noch sagt, okay, wir experimentieren mit dem Charakter und nehmen ihn mal zwei Jahre aus der Kontinuität raus, um die Fans mal so ein bisschen zu piesacken, dann ist das ein bisschen was anderes. Aber hier wird das so formuliert, als könnte man Lobo nicht zurückholen. Und das sagt der neue Lobo ganz definitiv, ich grill dich jetzt mit einem Stromschlag, der selber für den Charnianer endgültig sein muss. Oder sein wird. So, das heißt, hier wird einem Leser ganz klar gesagt, wir halten uns auch kein Hintertürchen auf, diesen Charakter jemals wieder zurückzuholen. Das ist genauso final, wie damals gesagt wurde, nein, Superman und Lois Lane kommen niemals wieder zusammen. Und das ist ja auch in vier Jahren New 52 nicht passiert. Nein? Es gibt diese blöde Beziehung Superman Wonder Woman, die einfach auch nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und das ist genauso ein Fall. Hier wird den Fans quasi ins Gesicht gekotzt. Und zwar mit einem Heft, was optisch und was handwerklich optimal gelungen ist. Wenn das ein Charakter für sich selber wäre, ein interessanter neuer Charakter für sich selber gewesen wäre, der einfach, keine Ahnung, man hätte ihn Johnny Cash genannt, ne? Dann wäre das überhaupt kein Problem. Ne? Aber was hier passiert ist, hier wird den Fans der Stinkefinger gezeigt und gesagt, wir nehmen euch jetzt eure Lieblingsfigur endgültig weg. So, und deswegen regt mich das so auf. Und da ist die kleinste Violine der Welt einfach auch unangebracht. Sag ich ganz ehrlich, wenn es einfach wirklich irgendein Charakter gewesen wäre, wo man weiß, keine Ahnung, aktuell läuft bei Marvel läuft gerade Access und es sieht ganz so aus, als hätte sich Marvel in Hintertürchen aufgehalten, um Charles Xavier zurückzuholen. Ne? Da wusste damals, als Charles Xavier während Avengers vs. X-Men über die Klinge gesprungen ist, da wusste jeder, der kommt irgendwann zurück, weil Marvel ist so. So. Und da hat sich auch keiner drüber aufgeregt. Das war kein großes Ding, weil Marvel, okay, hier Jean Grey, wie oft ist sie? Die ist dreimal zurückgekommen und dreimal wieder gestorben. Ne? Überhaupt kein Problem. Aber hier wird gesagt, ihr kriegt eure Figur nicht wieder. Zumindest nicht in dieser Kontinuität. So, nicht New 52. Ich meine, die Chancen stehen gut, dass nächstes Jahr diese Crisis kommt und wir vielleicht zwei Kontinuitäten parallel nebeneinander herlaufen haben. Das ist ja alles möglich. Weiß man erst, wenn es soweit ist. Aber so sieht's einfach momentan ja nicht aus. Sondern hier wird ein neuer Charakter eingeführt, der durchaus sympathisch ist, auch nette Seiten hat, der nicht so dieses Arschloch ist. Aber vielleicht wollen die Leute dieses Arschloch haben. Ich hab nicht eine positive... Ja doch, Chris Wilson, glaube ich, von Major Spoilers meinte, interessantes Heft 3 von 5 Sternen, wo ich gedacht habe, sag mal, wo warst du in den 90er Jahren, du Arsch? Ne? Also, ganz ehrlich. Ne? Das geht nicht, das Heft. Das geht absolut nicht. Ne? Mehr möchte ich darüber nicht sagen. Ich habe die Serie abonniert, weil ich den Charakter an sich sehr interessant finde. Wie gesagt, der neue Lobo ist ja keine schlechte Figur. Ja. Aber so extrem den alten Lobo rauszunehmen. Ich habe nie verstanden, warum Leute gesagt haben, ich boykottiere DC, weil die meine Lieblingsfigur so verändert haben, dass es nicht mehr geht. Ne? Nur meine Lieblingsfigur haben sie nicht nur verändert, sondern komplett ausgeschaltet. Also, und auch nicht irgendwie so ausgeschaltet, dass man sagen kann, er kommt in den nächsten 12 bis 16 Monaten, 18 Monaten zurück. Ne? Bei Damien wissen wir es. We know it for a fact that he will be back in December. Das ist nichts, wo man jetzt irgendwie noch rumdiskutieren müsste. Der kommt ja wieder. Das ist ja in den Previews gewesen. Wir haben ihn ja gesehen mit der Kapuze. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine andere Figur ist. Und den Totenschädel. Also ich habe das Bild gesehen, wo er wirklich dann auch mit der normalen, mit seinem normalen Gesicht, das kennst du auch. Das haben wir beide gesehen. Ja, jetzt weiß ich. Ich dachte, du meintest dieses andere Previews. Nein. So, und ich weiß gar nicht, wer war das nochmal? Wer schreibt Batman und Robin? Peter J. Tomasi, genau. Der sagte bei Wayne, bei Wayne's Comics sagte er ganz klipp und klar, auch Auslegungssache, aber er sagte, Robin Rises ist dafür da, er sagte, glaube ich, ich paraphrasiere gleich mal eben leicht, er sagte, we will have the dynamic duo back by December. So, das ist ganz klar, sobald Robin Rises zu Ende ist, wir reden nächstes Jahr irgendwann auch nochmal über Robin Rises, wenn es durchgelaufen ist, eben weil viel Fourth World, der kommt wieder. Das weißt du. Aber hier wird dem Fan gesagt, dein Lobo ist tot for good. Und das ist nicht in Ordnung. Und deswegen rege ich mich gerade so auf, weil die Kleinste, und du freust dich natürlich auch zurecht, weil ich immer dir sage, reg dich doch über deinen scheiß Batman nicht auf. Ja. Aber unangebracht. Komplett. Tut mir leid. Gut. Also, ich habe letztens noch Shazam and the Master Society of Evil gelesen. Ist von Jeff Smith, den Macher von Bone, und gezeichnet von, ja, auch von Jeff Smith, und die Farben hat Steve Hammaker gemacht. Also Shazam and the Monster Society of Evil ist so ein bisschen, das Revival halt von diesem alten Fawcett-Comic-Charakter Captain Marvel. Spielt auch, soweit ich weiß, nicht in irgendeiner Kontinuität, wo die anderen DC-Charaktere noch existieren. Mhm. Die Story fängt halt damit an mit Billy Batson, ist halt so ein kleiner Straßenjunge, der ganz alleine in der Großstadt lebt. Eines Nachts trifft er auf einen Mann, der aussieht wie sein Vater und folgt ihm in die U-Bahn. Und so entdeckt er das Versteck eines Zauberers. Oh je. Der ihm große Macht verleiht. Er kriegt praktisch die Kräfte der alten griechischen Götter und wird so zu dem Helden Captain Marvel, indem er halt das Zauberwort Shazam sagt. Das dann halt zusammengesetzt wird aus den Namen der einzelnen griechischen Helden, wie zum Beispiel Achilles. Mhm. Ja, allerdings macht Billy dann sehr früh einen Fehler, während er da in dieser Dimension des Zauberers, diesen Rock of Eternity ist. Und entfesselt dann eine große böse Macht, die er dann später bekämpfen muss. Die Zeichnung von Joe Smith gefallen mir persönlich eigentlich ziemlich gut. Ich fand's also sehr cartoonig tatsächlich, aber naja. Ja, ich finde cartoonig passt ganz gut zu Captain Marvel. Ja, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ich habe es ja auch gelesen bei dir dann. Ja. Manchmal aber auch ein bisschen öde von den Farben her. Mhm. Was dann aber wieder thematisch ganz gut passt, weil dieser Comic versucht ein bisschen so diesen Zauber der alten Captain Marvel Comics mit so politischen Intrigen und so ein bisschen Politik zu verbinden. Das Ganze wird dann praktisch so verkörpert von dem Charakter Dr. Sylvana, genau. Der als Politiker auftritt, der dann halt von Terroristen labert und in dem Hintergrund alles so ein bisschen manipuliert. Mhm. Was mir am wenigsten gefallen hat in dem Comic, das ist so schon Spoiler, muss ich dazu sagen, ist, dass Billy wirklich dafür verantwortlich ist, dass diese böse Kraft, dass Mr. Mind in die Welt kommt und er quasi praktisch später seinen eigenen Fehler wieder gut machen wird. Ja, ja. Dieser ganze Trope gefällt mir halt einfach nicht so gut. Ich finde das ein bisschen, wieso hat man einen Helden, wenn der Held dafür verantwortlich ist, dass überhaupt so das Böse in die Welt kommt, dass er praktisch selber verantwortlich ist, dass er überhaupt gegen irgendwelche Superschurken kämpfen muss. Ich meine, dass das Trope gibt es auch bei Batman. Dass man sagt, dass das Batman eigentlich an seinen eigenen Gegnern schuld ist. Und ich fand das ganz bezeichnend. Ich habe von der alten Flash-TV-Serie nicht allzu viel gesehen. Aber es gibt eine Folge, da sagt der Flash zu seiner Wissenschaftlerin-Freundin, oder vielleicht war es auch die Reporterin, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall einer von diesen zahlreichen Mädels, mit der in der Serie mal zusammen ist. Er äußert so das Gefühl, dass er sagt, dass diese ganzen maskierten Freaks erst seitdem auftauchen, seitdem er unterwegs ist. Dass also der Held eigentlich eher so als Aggregator für diese ganzen psychisch kranken, maskierten Leute ist. So, das finde ich schlimm. Findest du das Trope schlimm? Ich finde das wirklich schlimm, weil das macht die ganzen Comics eigentlich kaputt. Ja. Das ist schon wieder eine Dekonstruktion, finde ich. Wir lesen nächsten Monat, lesen wir mal Whatever Happened to the Caped Crusader. Das könnten wir gut das machen. Das habe ich nämlich auch noch. Und da kann ich auch noch mal Batman Zero hier mitbringen, weil da wird das komplett anders gemacht. Gut, dann machen wir das nächsten Monat, das schreiben wir uns dann gleich mal auf. Ja. ich habe das Shazam-Buch auch gelesen. Ich fand es von den Zeichnungen, was mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr cartoonig. Es ist natürlich der Strich von Jeff Smith, natürlich. Allerdings könnte man natürlich jetzt sagen, gut, wenn alles irgendwie cartoonig ist und alles irgendwie zusammenpasst, dann ist es ja okay. Jetzt haben wir beide ja auch die Original-Comics aus dem Golden Age schon gelesen, nämlich die Original-Comic-Reihe Shazam and the Monster Society of Evil. Ja, haben wir. Und da tritt natürlich auch ganz groß Mr. Mind auf, diese kleine Alien-Raupe, dieser hyperintelligente Wurm. Und da hast du halt eben die Sache, dass das einerseits aussieht wie ein Golden Age Superhelden-Comic, aber dann hast du diese Cartoon-Figur Mr. Mind dazwischen. Diesen total drollig aussehenden kleinen Wurm, der total cartoonig aussieht. Hier ist es nämlich genau andersrum. Du hast cartoonige und fast zeichentrickartige Menschen und Figuren und einen wahnsinnig monströsen und gruseligen Mr. Mind. Und das fand ich einfach extrem inkonsequent, weil da wurde beides aus der Originalserie ins Gegenteil umgekehrt. Und dadurch passt es einfach überhaupt nicht mehr. und das hat mich als einziges wirklich komplett gestört an diesem Buch, wo gesagt wurde, auch alle anderen Monster, die in diesem Buch auftreten, sind irgendwie so cartoonig und so total niedlich und irgendwie so große Augen und irgendwie, obwohl es Monster sind, sehen sie gar nicht so monströs aus. Also halt so einäugige Dämonen, die kommen dann irgendwie aus diesen Robotern raus, die dann so Twin Towers-artig dann eben da stehen. Und, aber der einzige, der total monströs und gruselig aussieht, ist eben dieser kleine Mr. Mind. Na? Ich fand das gar nicht mal so schlimm. Klar, Mr. Mind hat da jetzt irgendwelche Fangzähne und so, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlimm. Ja, aber er sah halt einfach nicht mehr aus wie eine Raupe oder wie ein Wurm, sondern er sah halt aus wie eine Schlange. Also wie eine wirklich böse, bissige, gruselige Schlange. Das passt ja auch durchaus. Ja, ich sag ja gar nicht, dass es gar nicht passt, aber wenn man sich Mr. Mind beispielsweise in der New 52 anguckt, in 52 anguckt, wie er da zu Anfang noch auftritt, eben als dieser kleine Wurm mit den Goggles, mit diesen ja, Brillen, würde ich fast noch sagen, eben wie diese Cartoon-Figur. Klar, hinterher wieder zu diesem Mothra-artigen Monster, der dann das ganze Multiverse wieder auskotzt, ne, natürlich. Aber das war einfach damals die Kontinuität. DC war damals Mitte der 2000er halt eben so, da kann man nichts gegen machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die mit Mr. Mind aktuell in der No 52 den gleichen Weg gehen. Er hatte ja jetzt, glaube ich, einen kurzen Auftritt am Ende von Shazam. The Curse of Shazam, da wurde quasi angekündigt als der nächste Schurke und bisher ist immer noch nicht diese Story gekommen. Ah, Geoff Johns! Ja, ich denke, setz dich ans Zeichenbrett. Nein. Erstmal zeichnet Geoff Johns nicht selber, das ist auch gut so. Stimmt. Aber zweitens wird das spätestens passieren, wenn die Shazam ongoing kommt und die kommt spätestens zum Film. So von daher, da müssen wir uns gar nicht großartig drüber unterhalten. Mr. Mind wird, denke ich mal, in der Shazam ongoing kommen. Gut, war's das für dich? Ja, das war der Beitrag. Gut, dann mache ich weiter mit dem ersten Heft von Scratch 9, Cat of Nine Worlds. Das kam jetzt schon diesen Sommer irgendwann und ich habe es ja auch schon angekündigt gehabt. Ich möchte es einfach jetzt wegarbeiten, damit es raus ist. Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich den Zeichenstil problematisch fand. Das war ja in dem Vorschauheft zum Free Comic Book Day dieses Jahr schon zu ersehen, dass das eben nicht mehr dieser lustige, cartoonige Zeichenstil ist, der zum ersten Volume von Scratch 9 auch sehr gut gepasst hat. Ich hatte mir die Serie dann auch ins Abo genommen, weil ich einfach dann auch wissen wollte, wie es mit Scratch 9 weitergeht. Ich finde das neue Setting für den Charakter ziemlich gut. Er wird halt, also es ist eigentlich genau andersrum, wie es in dem ersten Volume war. Da hat Scratch 9 seine anderen Personas ja zu sich geholt durch seine Kräfte. Und jetzt wird er halt in der neuen Comic-Serie irgendwie in die Zeit seiner vorherigen Leben zurückversetzt und muss dann da Abenteuer erleben. Das Ganze ist deswegen problematisch. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht großartig informiert, weil ich Besseres zu tun hatte und weil ich irgendwann auch gesagt habe, so Hermes Press, also der Verlag, der das halt veröffentlicht, ihr könnt mich mal. Ich habe hier tatsächlich Heft 1 und mehr habe ich nicht bekommen. Es sollten, glaube ich, 8 Hefte werden. Die ersten 4 wurden noch angekündigt im Previous-Katalog und danach passierte gar nichts mehr. Die Serie ist also tatsächlich seit dem Sommer auch aus den Katalogen raus. Die ersten 3-4 Hefte konnten sie für mich also überhaupt nicht bestellen. Es kommt nichts. Ich habe keine Ahnung, warum die Serie nicht veröffentlicht wird. Ich habe mich auch nicht mehr informiert, weil ich dachte, komm, ne, könnte mich halt. Ich warte jetzt darauf, bis Hermes Press irgendwann mal den Sammelband ankündigt und dann überlege ich mir noch, ob ich mir den dann kaufe oder nicht. Und ich finde es seltsam, dass da einfach überhaupt keine Informationen zu ersehen ist. Auf der Seite von Previews steht eben auch nicht, ob die Sachen jetzt gecancelt worden sind oder verschoben und so weiter und so fort. Also irgendwas ist da seltsam. Ich meine, ich habe die erste Ausgabe, da ist ein Variant-Cover drauf von Kevin Eastman, dem Erfinder der Turtles. Der hat ein wunderschönes Variant-Cover gezeichnet. Ich wäre froh, wenn es im Heft genauso aussehen würde. Tut's halt nicht, ich hol's es mal nicht raus, weil sich dafür auch nicht lohnt. Und ich meine, ich kann mir gut vorstellen, Hermes Press ist ein Verlag, die haben auch, glaube ich, Hero Bear and the Kid haben die auch. Das ist so eine Geschichte mit einem großen Bären, der halt ein Superheld ist und einem kleinen Jungen. So ein bisschen wie Calvin und Hobbes, muss man sich das vorstellen. Das ist also schon eher an Kinder gerichtet. Und irgendwie scheint Hermes Press zu meinen, dass man als Erwachsener, der ein Cover mit Kevin Eastman kauft, unbedingt noch irgendwelche Activity-Pages braucht oder irgendwelche Zeichnungen von Fans. Also so verarscht habe ich mich seit dem Knacksheft nicht mehr gefühlt. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Ich habe hier jetzt noch einen Marvel-Comic, nämlich Ultimate Six von Brian Michael Bendis, Trevor Hazin und Danny Mickey. Das ist das erste Crossover zwischen den ultimativen Spider-Man und der Version der Avengers aus dem Ultimate-Universum, nämlich den Ultimates. Mhm. Und in diesem Comic treffen praktisch Doc Ock, Green Goblin, Electro, Kraven und Sandman aufeinander. Die werden aufgelesen von S.H.I.E.L.D. und dann zusammen eingekerkert. Hank Pym versucht dann ein bisschen dessen Kräfte zu studieren und den Superschurken eine Chance zu geben, sich zu bessern. Ja. Allerdings trickst Doc Ock einen der Wächter in den Gefängnis aus und sobald die natürlich draus sind, wollen alle Rache an Peter Parker und der US-Regierung, die da so eingefercht hat. Aus welchem Jahr kommt der Comic? Der Comic kommt aus dem Jahr 2003, 2004. Okay. Wird dann, glaube ich, 2011 nochmal rausgebracht als Trade. Das tut mir leid. Ja, also die Zeichnungen sind eigentlich okay. Die Farben sind sehr matschig und dunkel. Aber es passt dann auch wieder ein bisschen zu dem dreckigen Marvel-Universum. Ja. Halt diesen Ultimate-Universum, wo alles nochmal eine Spur härter und böser ist. Es gibt viele lange Dialoge, die Action kommt sehr spät und Spider-Man mischt da praktisch gar nicht mit. Okay. Also da kämpfen eigentlich tatsächlich eher die Ultimates dann gegen die Ultimate Six, die quasi dann halt die Ultimate-Version, ich sag immer wieder Ultimate, der Sinister Six aus dem normalen 616-Universum sind. Bis auf Mysterio, ne? Aber ist Mysterio dabei? Nee, stimmt. Mysterio taucht nicht auf. Ja, weil wir haben ja gelernt in Spider-Man-Crossover von Peter Parker aus dem 616er und Miles Morales, dass es ja nur ein Mysterio gibt, der immer zwischen den beiden und ich vergesse schon wieder. Ja, ja, das fand ich ganz lustig, so ein interessanter Twist, aber der taucht jetzt in dem Heft gar nicht auf. Nee, und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, den ist vielleicht aufgefallen, dass nur 5 Superschurken in dem Team ist. Was? Da sind nur 5 Superschurken in dem Team. Das kommt einfach daher, dass Norman Osborn eigentlich gar nicht Peter Parker killen will, sondern er sieht Peter Parker als Ersatz für seinen leiblichen Sohn. Ja, ja, eben. Und er will ihn praktisch zum 6. Mitglied der Ultimate Six machen. Sohn, du bist mir so wichtig, dass ich dich schützen möchte und dich in meinem Team von Superschurken einsetzen möchte, die, wie wir ja in den letzten Jahren gelernt haben, immer von den Helden besiegt werden, aber trotzdem ist das der beste Weg für dich, dein Leben zu gestalten. Halt die Fresse da draußen, du Kackvogel! Ja, trotzdem finde ich, wird die Geschichte nie langweilig. Ja. Es wird immer wieder viel Universe-Building betrieben in diesen Ultimate-Comics und ich mag einfach das Ultimate-Universum total. Ist das so? Ich finde... Oh. Ich finde, diese dreckigere, arschige Version ist in gewisser Weise das Marvel-Universum zu Ende gedacht. Weil ich finde, DC-Comic-Helden sind immer so heroisch und so larger than life. Ach, dieser Vogel regt mich auf! Töte ihn! Ja! Der sitzt genau hier am Fenster vor. Da sitzt der! Da. Ich sehe nichts. Der kann's auch nicht, der steht davor. Der ist genau davor in dem Baum. Und zwitschert hier rum. Den machen wir dazu, genau. Ich stehe am Fenster. So. Ja, und die Marvel-Helden sind alle irgendwie ein Stück menschlicher, aber auch brutaler. Also, ich verfolge das ultimative Universum also aktiv und auch wirklich mit Verstand. Was heißt Verstand? Ich habe immer so Schwierigkeiten, das ultimative Universum mit Verstand in einen Einklang zu bringen. Erst seit diesem Cataclysm-Event, wo dann also kurz nach Age of Ultron dann eben Galactus in diese Welt kam und das ganze ultimative Universum eigentlich drohte zusammenzufallen und ich mich schon so ein bisschen gefreut habe, dass Marvel das endlich sein lässt mit dem ultimativen Universum und es kam leider nicht dazu, also der Galactus hat ja nicht das ganze ultimative Universum gefressen, dafür aber, glaube ich, alle anderen laufenden Serien, die da gerade zustande gekommen sind, dieser gerade, der Vogel ist immer noch da, die gerade gelaufen waren zu dem Zeitpunkt. Und das waren etliche Serien, die noch bis zu diesem Moment gelaufen sind. Und nach Cataclysm haben sich dann etliche Serien einfach komplett aufgelöst. Da sind ja auch etliche Helden gestorben und aktuell gibt es, glaube ich, noch 2 Serien, die ja, laufen. Ja. Ich glaube, All New Ultimates und Miles Morales Ultimate Spider-Man. Das sind die einzigen beiden Serien, die Marvel aktuell noch hat. Und alles andere haben sie einfach eingestellt. Ich glaube, Ultimate FF, was also total scheiße war. Ich schreibe mir das mal auf für eine zur nächsten Sendung. Das gucke ich mir nochmal. Das sind auch nur 6 Hefte gewesen. Das war so ein... Oh. Ja, das Ultimate-Universum hat es auch nicht immer leicht bei Marvel gehabt. Eine Zeit lang hatte auch Jeff Loeb jede Menge Bücher bei denen übernommen. Vor allen Dingen auch die Ultimates. Und das war ja totale Kack, weil ja. Zum Beispiel... bezeichnend für das Ultimate Marvel-Universum ist zum Beispiel, dass Thor ganz normal redet und nicht in diesem Shakespearean English. Mhm. Auf einmal hat er dann wieder angefangen, oh ja, dost thou have to slay Surtur, the Fire Demon. Ja, okay. Ja, aber es ist halt das Ultimate Marvel-Universum vor Cataclysm und vielleicht auch sogar noch vor Jeff Loeb. Und ich finde, das kann man wirklich lesen. Ich hab auch mal ein Heft Ultimate Iron Man gelesen, das ging gar nicht. Da sah Iron Man aus wie ein großer Wasserboiler, also das war wahnsinnig, ne? Da haben sie damals auch alle gesungen, I am Boiler Man, heating up water in my can. So, haben wir auch gesungen. Ich dachte, das wäre von dir. Nein, nein, nein, das habe ich nicht erfunden. Ich habe die meisten Witze, die ich hier erzähle, habe ich nicht erfunden. Ich mache weiter mit dem My Little Pony Annual 2014. Und das ist so ein bisschen mein verstecktes Highlight in dieser Sendung. Das ist also das Heft, was mich in den letzten Wochen eigentlich, ist noch gar nicht so lange raus, auch am meisten gefreut hat. Und zwar ist das eine Geschichte von den Power Ponies, nämlich den Superhelden im My Little Pony Universum. Und es ist tatsächlich nur in diesem Universum. Es sind also nicht irgendwie Twilight Sparkle und Fluttershy und Rarity, sondern es sind tatsächlich, es ist als würdest du endlich mal eine Comic-Geschichte mit diesen Comic-Charakteren bekommen. Die Zeichnungen in diesem Heft sind wahnsinnig dynamisch. Ich lege das mal hier hin. Mhm. Kannst du das sehen? Ich habe das hier auf meinem Tablet. Wahnsinnig dynamische Zeichnung, knallbunt. Du hast also auch zum ersten Mal wirklich Kontakt mit diesen neuen Power Ponies, eben nicht Twilight Sparkle in dieser Rolle, wie es in der Serie war. Es gab ja diese Superhelden-Folge auch. Sondern du hast tatsächlich diese Charaktere. Das Heft ist unheimlich dick. Es sind, glaube ich, über 50 Seiten. Und von der ersten bis zur letzten Seite wahnsinnig unterhaltsam. Interessante Twists zwischendurch. Die Charaktere sind ganz toll dargestellt. Es wirkt also wirklich wie eine Episode aus der TV-Serie. Und das war es, das Annual im letzten Jahr. Das hatte ich dann ja auch gereviewt in einer von den Sendungen im letzten Jahr, also einfach nicht geschafft hat, weil es war ja damals, glaube ich, eine reine Equestria Girls Ausgabe. Was das Heft damals nicht geschafft hat, holt dieses Annual also wirklich komplett wieder raus. Das ist wahnsinnig lustig. Du hast dann hinten noch so eine kleine Backup-Geschichte, wie dieser Maniac oder diese Maniac, irgendwie Schurkin, die Oberschurkin in diesem Universum, die so eine Mischung ist aus Madame Medusa und dem Joker, so ein bisschen, dann in diese Equestria Girls Welt reingeht und dann sich selber trifft. Was ganz lustig ist, das ist hier dieser Hulk. Ah ja, ja. Das sind die Kräfte von diesem. Und das Humdrum. Und Humdrum, der kleine Sidekick, der so ein bisschen wie der erste Robin ist und dem eigentlich nie einer zuhört. Es ist unheimlich witzig, es ist unheimlich lustig, gezeichnet, dynamisch, wie gesagt. Tolle Charaktere, auch die Bösewichte sind interessant. Und natürlich gewinnen die Helden am Ende. Aber also wer sich für My Little Pony interessiert, der sollte wirklich mal ein bisschen tief in die Tasche greifen, weil das Heft kostet mal eben stolze $8. Ist das aber auch wert, weil allein dieser Schlusskick, wir verraten ihn mal nicht, ist dieses Heft alle wert. Weil, ich sag mal so, in dieser Welt gibt es offensichtlich auch eine Zeichentrickserie, die sich diese Superhelden gerne angucken. Und hier ist, wie gesagt, die Geschichte noch hinten drin, wo der Maniac auf sich selber trifft, eben auch mit der menschlichen Variante. Hier ist die menschliche Variante, eben auch in den Equestria Girls Look. Bah. Also da wo das letzte Heft im letzten Jahr so versagt hat, macht das in diesem Jahr also alles wieder wett. Und man bekommt also auch einen relativ schönen Einblick in dieses My Little Pony Multiverse, weil du hast ja im Prinzip jetzt drei parallel laufende Universen, nämlich dieses Friendship is Magic Universum, dieses Superhelden Universum, eben auch Equestria Girls, wo es aktuell, glaube ich, auch zwei Filme schon von gibt. Das kann man aber so als männlicher Fan, glaube ich, auch mal komplett vergessen. Ja. Wenn wir jetzt das Pony-Multiversum haben, gibt es dann irgendwann auch irgendwie Crisis on Infinite? Nein, das war ja ein Hintergrundgag im ersten Annual, wo dann, ich glaube, oh Gott, wie hieß sie denn? Ich habe den Namen vergessen von dem Pony, von der Bösewicht, von dem Bösewicht-Pony aus dem ersten, Sunshine Shimmer oder irgendwie sowas, der sich dann ja informiert über diesen Spiegel, wie der funktioniert, und im Hintergrund hat man ein Buch stehen sehen, auf dem stand Crisis on Infinite Equestrias oder so. Also die sind sich durchaus bewusst, dass es sowas wie Multiverse ist, und gehen damit natürlich dann auch so ein bisschen ironisch rüber. Das war allerdings auch ein Katie Cook und Andy Price Heft, das erste Annual, zumindest in den ersten 10 Seiten. Wer sich das nochmal anhören möchte, das habe ich, glaube ich, in der November-Ausgabe 2013. Das müsste NNN 004 sein. Bin mir aber gar nicht sicher. Aber mal gucken, in die Shownotes, da steht alles drin. Get Loki. Gut, also jetzt von Al Ewing, Lee Garbett und Nolan Woodard ein weiterer Marvel-Comic. Sag mal Al Ewing. Al Ewing. Danke. Loki, Agent of Asgard, Nummer 1. Also Loki hat, nachdem er zuvor als junger Teenager rumgelaufen ist, jetzt einen neuen Körper wiederbekommen und arbeitet als Geheimagent der Allmutter Freya. Und in dem ersten Heft kriegt er jetzt den Auftrag, den Avengers Tower zu infiltrieren. Okay. Den Zeichenstil finde ich sehr passend zu dem Comic. Loki sieht sehr attraktiv aus, was bestimmt auch gewollt ist, weil man will ja die Tom Hiddleston-Fans ansprechen. Der Comic macht mega viel Spaß. Loki versucht sich so ein bisschen selbst zu finden. Es finden vor allen Dingen einige sehr coole Szenen zwischen ihm und Thor statt. Mhm. Was auch ganz gut ist, auch wenn er dieser Trickster-Gott ist, der immer die tollsten Pläne und magischen Spielereien hat, gelingt ihm nicht alles. Aber er schafft es am Ende halt, typisch Trickster, immer wieder seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja. Deshalb ist das durchaus eine Serie, die ich weiter verfolgen würde und die mir auch Spaß macht. Okay. Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gelesen, habe ich nicht wahrgenommen. Kurz und bündig. Wir bleiben dann bei Marvel, um auch dem Vorwurf nochmal entgegenzutreten, wir würden hier zu viel DC machen, weil ich glaube, wir haben heute so also verhältnismäßig wenig DC gemacht. Ich rede über den klassischen Marvel-Event Secret Wars. Wow. Jetzt muss ich eben warten, bis meine meine Notizen wieder geladen sind. Vielleicht muss ich einfach nur eben hier auf den Bildschirm tippen. Loading Page. Nein, offensichtlich nicht. Doch, da. Und zwar lief Secret Wars von 1984 bis 1985. Ist also schon ein paar Jährchen her. Um das mal zu vergleichen, wir haben ja festgestellt, Steffen ist alt. Ich bin geboren im Jahre 1985. Das heißt, dieser Event ist tatsächlich ungefähr ein Jahr älter als ich. Man ist damals also hingegangen und hat die laufenden Serien, die hier mit reinspielen, um ein Jahr nach vorne geschoben, also sagen one year later, und hat dann gesagt, ja, wenn ihr erfahren möchtet, was diese Charaktere so stark verändert hat, lest doch einfach mal Secret Wars. Secret Wars ist gleichzusetzen, also für DC-Leser wahrscheinlich, mit Crisis on Infinite Earth, weil das war so der erste wirklich groß angelegte Crossover-Event innerhalb von Marvel, ist geschrieben von Jim Shooter, gezeichnet von Mike Zeck und Bob Layton. Das sind Namen, die sagen mir natürlich jetzt wenig, weil ich so jetzt in den 80er Jahren nicht so großartig drin bin. Ist auch der Sammelband von Panini damals, Ende der 90er Jahre so erschienen. Die Geschichte ist eigentlich relativ einfach erzählt. Etliche Serien gab es dann die Szene. Das ist hier in dem Sammelband auch mit drin, was ganz schön ist. Mhm. In etlichen Heften gab es damals eine Szene, dass ja, ein großes Gebilde im Central Park, glaube ich, gefunden wurde und etliche Helden, die Fantastischen Vier, der Hulk, Iron Man, Spider-Man auch und die X-Men und die Avengers natürlich, haben sich dann dieses Objekt angeguckt und haben dann dieses Objekt auch betreten und sind dann von dem sogenannten Beyonder auf die Battleworld verbracht worden und neben den Helden natürlich auch ein ganzer Satz Schurken. Und diese Schurken sollten sich dann einfach gegenseitig, also die Schurken und die Helden sollten sich dann gegenseitig eben bekriegen. Hier ist halt Wolverine, Hulk, die Fantastischen Vier und so weiter und so fort. Absorbing Man, Dr. Octopus, Dr. Doom natürlich, Galactus und so weiter und so fort. Und die bekriegen sich eigentlich, die allermeiste Zeit prügeln sie sich gegenseitig auf die Omme. Weil, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, damals die Sommer-Crossover bei DC, Justice League, JSA, das war auch nichts anderes, einfach nur irgendwelche Superhelden, die sich vorzugsweise gegenseitig oder eben einem gemeinsamen Feind auf die Omme gehauen haben. Allerdings gehen die Charaktere hier teilweise durch eine relativ große Veränderung. Ben Grimm wird nachhaltig verändert. Der Molecule Man, also einer der maßgeblichen Gegner in den 80er Jahren, kriegt irgendwie Zugriff auf seine kompletten Fähigkeiten. Spider-Man kriegt, und das ist ganz berühmt natürlich im Laufe dieser Geschichte, sein schwarzes Kostüm. Und wie gesagt, in den Comic-Serien war das von jetzt auf gleich, dass er dieses Kostüm hat und keiner wusste, woher das kommt. Etliche neue Charaktere tauchen auf. Die zweite Spider-Woman, relativ weit hinten, taucht einfach irgendwann auf. Die ist gar nicht mitgenommen worden. Die ist nur deswegen auf diesem Planeten gelandet, weil Battleworld aus Fragmenten einzelner Planeten besteht und Spider-Woman 2 war sozusagen, die wohnte in Denver und ein großer Teil von Denver ist eben mit auf Battleworld gelandet. Wirklich Fahrt nimmt die Geschichte erst dann auf, als Dr. Doom sich die Kräfte des Beyonders praktisch einverleibt und dann zu so einer Art Übergott wird. Aber ich meine, wie das immer so ist, kriegen es die Leute natürlich hin, ihm diese Kräfte wieder abzunehmen. Es sind 12 Hefte und da passiert natürlich auch eine ganze Menge gutes Zeug. Wie gesagt, ganz zu Anfang, wie sich die Teams so ausrichten, die Guten und die Bösen, hast du eben die X-Men, die sich so ein bisschen abspalten, so ihre eigenen Pläne verfolgen. Magneto geht seinen eigenen Weg. Und Spider-Man fängt an, so ein bisschen Mäuschen zu spielen und untersucht dann oder ja, belauscht dann die X-Men, die kriegen das mit und greifen ihn an. Und Spider-Man nimmt mal eben so im Alleingang die kompletten X-Men auseinander. Das ist wahnsinnig genial. Also, wo man einfach auch sieht, wie mächtig Spider-Man eigentlich ist und wie selten er also wirklich auch so ausgespielt wird. Also wirklich schöne Szene. Das stimmt auch eigentlich wirklich. Natürlich, Spider-Man ist wahnsinnig stark. Spider-Man ist wesentlich stärker als die meisten anderen Marvel-Charaktere. Ne, weil er hat ja die proportionalen Kräfte einer Spinne. Ja, das darf man nicht Stärke. Vergessen. Ne, super Stärke. Das vergisst man immer ganz schnell. Ne. Allerdings passiert auch eine ganze Menge Quatsch. Weil, na gut, in 12 Heften, wenn man dann so ein bisschen was erzählen möchte, passiert manchmal auch ein bisschen Quatsch. Es gibt eine Szene, dass dann die Bösewichte sich eben so ein bisschen zurückziehen, alle planen wieder so ein bisschen, wie der nächste Kampf passieren soll. Und die Entscheidung für die eben auch mit dabei ist, fängt dann irgendwann an, sich zu betrinken, weil ihr langweilig ist. Zaubert sich, glaube ich, weiß nicht, ob es Met ist oder Wein, keine Ahnung. Sitzt dann da am Tisch und dann gibt's irgendwie Alarm, sie steht auf und fällt volle Möhre auf die Fresse. Also das ist Wahnsinn. Du sitzt da wirklich und liest einen Comic, wo ein Charakter aufsteht, strunzbetrunken ist und volle Möhre auf die Fresse fällt. Das ist jetzt Secret War oder ein Anti-Alkohol-PSA? Ja, offensichtlich. wie gesagt, Spider-Man bekommt ja irgendwann ein neues Kostüm, diesen Symbionten, der hinterher zu Venom geworden ist. Die Szene läuft im Prinzip so ab, dass er auch irgendwo am Tisch sitzt. Hawkeye und noch ein paar andere Charaktere kommen dann rein und sagen, ja, guck mal, da ist Spider-Man da vorne in dem Raum, da können wir ein neues Kostüm sich uns holen. Oh, sagt Spider-Man, das will ich auch. Rennt hin in diesen Raum, geht zu der erstbesten Maschine, greift da rein, holt eine schwarze Kugel raus. Diese schwarze Kugel verbindet sich mit ihm und es ist natürlich dieser Symbiont. Und irgendwann später merkt er so, oh, guck mal, ich kann ja mit Gedankenkraft kann ich meine Maske wegmachen und wieder hinzaubern. Können eure Kostüme das auch? Und die gucken ihn an und denken so, was redet der Typ da eigentlich? Weißt du, alle gehen zu dieser Maschine, die neue Kostüme, zuerst besten Maschine und kriegt dadurch eben den diesen Symbionten. Spider-Man. Ja, problematisch ist in diesem in dieser Geschichte die Darstellung von Frauen. Das ist extrem problematisch. Es gibt eine Ureinwohnerin von einem Alien-Planeten, eines Teils dieser Battleworld namens Chaji oder so ungefähr. Also sie fungiert einzig und allein als Love Interest für Johnny Storm und Colossus, die sich dann auch noch um sie streiten natürlich. Sie kommt eigentlich kaum zu Wort, weil sie natürlich kein Englisch spricht. Das Einzige, was sie von sich gibt, ist immer Johnny, weil sie mit Johnny Storm redet. Sie sagt immer Johnny. Das Einzige, was man irgendwie von ihr lesen kann. Dann hast du Wasp. Die achtet dauernd auf ihr Aussehen, Make-up, Haare in Ordnung, bla bla bla bla bla. Das ist unheimlich wichtig für sie, keine Ahnung. Und was richtig gemein ist, und das ist auch wirklich so ein Negativ-Highlight von Secret Wars, Wasp macht sich dann an Magneto dran. Und zwar richtig ekelhaft. Sie fliegt dann irgendwann zu ihm, er hat ja seinen eigenen Stützpunkt, irgendwann außerhalb der anderen Helden. Und sie macht sich total an ihn dran, verführt ihn, küsst ihn, geht mit ihm ins Bett. Und hinterher kommt dann raus, dass sie das nur macht, um an seine Pläne zu kommen. Und das ist halt eine Darstellung von Frauen, die komplett nicht geht. Das ist total sexistisch. Das geht überhaupt nicht. Insgesamt ist das Ganze aber ein großer Spaß. Ist eine wahnsinnig epische Handlung. Die 12 Hefte hab ich also wirklich in eins weggelesen. Ich hatte da lange nachgesucht und habe es dann eben dieses Jahr auf dem Kinderflohmarkt dann erstehen können. Das Ganze hat sich dann auch so gut verkauft, dass das Ganze dann, ich glaube, ein Jahr später mit Secret Wars 2 fortgeführt wurde. Das bin ich jetzt gerade dabei, das zu lesen. Dazu gibt's noch ein paar What-Ifs und auch noch Tie-Ins. Ich bin gerade dabei, mir das so ein bisschen zusammenzuraffen und zusammenzusammeln. Das gucke ich mir dann im nächsten Jahr nochmal an. Und wir sind ja jetzt, was haben wir heute für ein Datum? 11. Oktober. Vor ein paar Tagen kam dann die Meldung, was ich ganz interessant fand und wo ich auch gesagt habe, ob das unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Nächstes Jahr ist das 30-jährige Jubiläum von Secret Wars und Marvel wiederholt den Event. Es gibt also im nächsten Jahr nochmal Secret Wars. Wenn du das angucken möchtest, das Bild habe ich hier mit reingespeichert. Ich ziehe das mal groß. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist also Secret Wars 2015. Das wird ein ganz fieses Multiverse geschwurbelt. Du hast auf dem Bild mehrere Thors, mehrere Captain Americas, mehrere Iron Mans, mehrere Wasps, Das heißt, du hast auch die Charaktere von damals hier mit wieder drin. Hier ist auch Miles Morales mit drauf, zumindest dem Kostüm nach. Wird ein ganz fieses Multiverse-Geschwurbel. Aber ich meine, bei Marvel geht ja momentan das Multiverse sowieso gerade irgendwie komplett durcheinander. Mhm. Die All New X-Men sind im ultimativen Universum unterwegs. Bei den New Avengers bricht das Multiverse auseinander. Und beim Spider-Verse, da brauchen wir nicht drüber reden, ne, da fällt ja auch gerade alles komplett über den Haufen. Und naja, gut, mal gucken, ob die an den Erfolg vom ersten Secret Wars anknüpfen können. Ich gucke mal gerade das Logo vom neuen Secret Wars. Ist sogar ziemlich hübsch. Das alte Secret Wars Logo ist nämlich sogar ziemlich hässlich. Gut, aber wie gesagt, mit Secret Wars 2 geht es dann im nächsten Podcast weiter. Da gucke ich mir dann auch die What-Ifs an und etliche Teile von Spider-Man. Also, was ich noch von Marvel gelesen habe, ist das Fantastic Four Annual von James Robinson und Tom Grummett. Von 1963? Da war ich schon aktiv? Aber das erste Fantastic Four Annual habe ich auch von 1963. Nein, nicht von 1963, das heutige Fantastic Four Annual. Und da war das von 61. Ich guck's mal eben nach. Da, di, da, di, da. Noch weiter. Ja, auf jeden Fall. Das kommt davon, wenn man die Jahreszahl nicht dabei sagt. Weil da gibt's nämlich Verwirrung. Ja, gut. Susan Storm dringt in Latveria ein und will ihre Tochter Valeria zurückhaben, die lange Zeit als Gast bei Dr. Doom gelebt hat. Ja, jetzt seit der vorherigen Ongoing wohnt sie eben bei Dr. Doom. Das ist ganz interessant. Ja, also das erste Fantastic Four Annual ist, glaube ich, von 1963 tatsächlich, doch, ja. Ja, Valeria weigert sich dann aber tatsächlich mit ihrer Mutter nach Hause zu kommen. Aber das passt mit meinem Heft nicht zusammen. Hier ist Namor. Ja, Valeria weigert sich wieder nach Hause zu kommen, weil sie arbeitet gerade mit Dr. Doom an irgendeinem Projekt. Ja, um die Welt zu retten und weiß der Geier was. Ja, das alles endet dann in einem sehr großen und auch wirklich toll gezeichneten Kampf zwischen Susan Storm und Dr. Doom. Und die Geschichte nimmt dann noch eine überraschende Wendung, die ich jetzt nicht verraten werde. Batman gewinnt. Stille. Guck mal hier, die kleinste Arschgeige der Welt. Ja, die bist du. Gut, also ich fand super gezeichnet, auch wenn Valeria manchmal eher aussieht wie eine Puppe, wie eine sehr hässige Puppe, ja. Als wie ein kleines Mädchen. Ja, und ich kann dir gleich mal erklären, woran das liegt, aber... Ja, und die Story ist sehr kurzweilig und dramatisch. Das liegt nämlich daran, dass Valeria erst 3 Jahre alt ist. Und in der vorherigen Reihe von, ich weiß gar nicht, wer das jetzt in dem All New Marvel Now Run geschrieben hatte, ich meine James... Nein, James Robinson schreibt es aktuell. Ich kann es gerade nicht rausfinden. In der vorherigen Reihe ist sie gezeichnet worden wie eine 7, 8, vielleicht 9-Jährige. Ja. Sie ist aber tatsächlich erst 3 Jahre alt. Ja. Das darf man nicht vergessen bei diesem Charakter. Das heißt, die Zeichnung, wie sie da dargestellt ist, ist vermutlich seit etlichen Jahren zum ersten Mal wieder so, wie es auch sein muss. Sie sieht halt wirklich aus wie ein Toddler. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Denn die Marvel-Kontinuität geht sehr langsam voran. Ich mache nochmal so einen Rückbezug zu Secret Wars. Weil während Secret Wars war Susan Storm nicht mit auf Battleworld. Weil sie schwanger war. Sie war schwanger während Secret Wars mit Valeria. Das heißt, seit Secret Wars bis zum heutigen Zeitpunkt sind in der Marvel-Kontinuität erst 3 Jahre vergangen. Das mag jetzt auf den ersten Moment ein bisschen komisch klingen, aber die Comic-Kontinuität geht natürlich einen anderen Weg als unsere Chronologie. Mhm. Ne? Und ich finde die Darstellung von Val in dieser Geschichte einfach sehr gut, weil einfach dieser Bruch in diesem Charakter gar nicht so gut klar wird, dass sie eben eine 3-jährige, hochintelligente, ja, Kackbratze ist, weil sie ist ja wahnsinnig verwöhnt einfach durch ihre Intelligenz. Sie baut ja Roboter, ist super Technikerin, kann einfach irgendwelche Planetensysteme schnell durchblicken und so weiter und so fort. Das hast du ja im vorherigen Run. Und deswegen ist dieses Heft einfach auch so wahnsinnig interessant, weil einfach klar wird, okay, Val ist eben keine 8, 9, 10-Jährige, so wie Franklin, der ist, glaube ich, 12 aktuell, könnte irgendwo hinkommen, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, Franklin ist schon ein paar Jährchen älter und Val ist eben erst 3 Jahre alt. Das ist total verwirrend, weil manchmal sieht die ja sogar noch älter aus als er. Ich habe mal eine Szene gesehen, damals als Norman Osborn da im Marvel-Universum als Präsident rumrannt. Also da war die wirklich so gezeichnet, als wäre sie älter als Franklin. Ja, und das ist wirklich problematisch. Und das ist wirklich das erste Heft auch, Ich meine, in den aktuellen Run hatte sie noch nicht so viele Auftritte, weil sie eben andauernd bei Dr. Doom war. Aber das ist so gefühlt das erste Heft, wo sie wirklich ihrem Alter entsprechend auch gezeichnet ist. Ja, das zumindest die in der Hälfte aller Bilder, wo sie zu sehen ist. Weil ich hätte sie jetzt von dem Fantastic Four Annual ausgehend eher so auf 6-7 Jahre geschätzt. Also ich fand, meine Comic-Charaktere sehen gewollt immer 3-4 Jahre älter aus, als sie eigentlich sind. Keine Ahnung, das ist irgendwie so eine feste Hand, so eine Faustregel. Keine Ahnung, warum das so gemacht wird. Aber insgesamt, also gerade die Darstellung von Valeria fand ich da sehr, sehr schön. Okay. Das Heft fand ich, wie gesagt, unheimlich gut. Ich war ganz überrascht, als du heute damit ankamst, dass du das eben auch gelesen hattest. Weil ja. Ich lese Fantastic Four ja monatlich. Und also mir hat das wahnsinnig gut gefallen, einfach weil zum ersten Mal Susan Storm einfach auch als Autoritätsperson auftritt, dem Kind also ganz ehrlich sagt, so ja, wir haben dich immer geschont aufgrund deiner Intelligenz, aber ich bin deine fucking Mutter. Du kommst jetzt mit nach Hause. Und sie sagt, nö. Und ganz ja, wo sie da diesen Shitstorm anlässt. Richtig. Das fand ich auch also unheimlich auch lustig. Und ganz Latveria geht in Schutt und Asche. Und ich gedacht, boah, also Sue Storm darf man echt nicht unterschätzen. Sie ist halt die Invisible Woman. Ja, oh mein Gott. Ja, also mir ist das auch aufgefallen, wenn man mal so sieht, wie Susan Storm in den ersten Fantastic Four Comics dargestellt wurde, so ja, als quasi wirklich noch als Objekt, so als Besitz von Reed Richards. Ja, so nicht mal unbedingt, aber so typische Figur. Ja. Du bist eine Frau, du kommst nicht mit. Ja. Und ich meine, sie konnte sich in den ersten Geschichten auch bloß unsichtbar machen und diese Zusatzfähigkeit mit den Kraftfeldern kam ja erst im Laufe der Jahre dazu. Das heißt, dass sie wirklich aktiv mitmachen konnte, das war erst wesentlich später. Mhm. Ich habe gehört, John Byrne soll später dafür gesorgt haben, dass der Charakter deutlich selbstbewusster und stärker wurde. Über John Byrne reden wir auch beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher, weil ich noch einen Fantastic Vorband habe von John Byrne, den ich nächstes Mal bespreche. John Byrne hat grundsätzlich dafür gesorgt, dass starke Frauenfiguren in den Comics auftreten. Wir reden cool. Nämlich nächstes Mal auch über Frankie. Frankie? Ja. Den späteren Nova, späteren Herald von Galactus. Weil die Storyline gucke ich mir nächstes Mal an. Okay. Ja, was das von deiner Seite aus? Ich habe so weiter nichts über die Fantastischen Vier zu sagen. Ja. Wir machen nochmal eben schnell Booster Gold, Futures End, auch von DC in dem Fall. Futures End war ja so der Monat, wo die laufenden Heftserien um 5 Jahre nach vorne geschoben wurden. Und eigentlich wird man sich jetzt wundern, weil Booster Gold hat keine laufende Serie im Moment. Es gab aber trotzdem ein Futures End Heft mit ihm. Und zwar verschlägt Booster Gold in diesem Heft auf eine wilde Reise quer durchs Multiverse. Und zwar ist man unter anderem die Elseworlds, Gotham by Gaslight, irgendeine random Legion of Superheroes, weil da gab es ja auch etliche Versionen von. Er trifft auf Commandy und, was ganz interessant ist, die alte Charlton-Erde, Nummer 4, mit dem klassischen Atom und Blue Beetle. Stimmt, ich habe es auch kurz gelesen. Kann ich dir auch empfehlen, ich habe es hier noch irgendwo, wo ist es denn? Hier liegt es. Ja, du hast... Da liegt es. Jo. Momentan kristallisiert sich bei Futures End ja so ein bisschen raus, dass Brainiac oder irgendein Brainiac der große Böse ist. Und der sammelt jetzt wohl nicht nur Städte aus dem DC-Universum, so Kandor oder Metropolis, sondern der sammelt offensichtlich auch Helden aus dem Multiverse. Das ist ganz interessant. Das hat man jetzt also auch ein paar Mal gesehen in Futures End, wo Brainiac so ein riesiges Monster ist, dann auch zu verschiedenen Helden, den er da begegnet, eben auch sagt, oh, dich habe ich noch nicht oder du bist anders als die anderen und dementsprechend dann hingeht und die fangen möchte und die Helden wehren sich natürlich. Und dieses Booster-Gold-Heft zeigt das ganz deutlich, weil die Charaktere in den einzelnen Universen immer davon reden, dass sie aus ihrer Stadt nicht mehr rauskommen, dass die Kräfte wechseln und erst wenn Booster-Gold in diesem Universum auftaucht, die Kräfte wieder anspringen. Booster-Gold trifft dann in diesem Heft auch auf sich selber, nämlich in diesem Event in Justice League International am Ende, wo Booster Gold dann ja aus der Zukunft kam und sich selber getroffen hat und dann beide verschwunden sind. Diese Szene sieht man also auch wieder. Das heißt, dieser Rückbezug auf, ich glaube, das war Ende 2012 sogar schon. Das ist sehr, sehr lange her. Dieser Moment taucht also auch wieder auf. Das ist diese Szene, wo Omec Blue Beetle dann auch quer durchs All schickt. Genauso wie Secret Wars hat auch die Crisis on Infinite Earth im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. obwohl es nicht wirklich ein Jubiläum ist, weil Jubiläen ja immer durch 25 teilbar sein müssen, ist es also so ein 30-jähriger Geburtstag dieses Events. Und so wie die Autoren und Kreativen bei DC momentan reden, sieht es ganz so aus, als gäbe es im nächsten Jahr nochmal eine Crisis. Und das ist einfach unbestritten, weil einfach viele kleine Einblicke ins Multiverse in etlichen Heften momentan passieren. Bei Earth 2 ist das Multiverse ein Thema, bei Clarion, gerade ist, glaube ich, diese Woche rausgekommen, das erste Heft von Clarion. Hab ich auch gelesen. Auch da ist das Multiverse eben ein Thema. Und eben auch in dem gerade anstehenden oder gerade laufenden Green Lantern New Gods Event ist das Multiverse eben auch, wird das eben auch angesprochen. Ich finde es ganz interessant, weil wir reden von der momentanen Mainstream-Continuity-Erde immer von Prime Earth. Das ist eben nicht Erde 1. Da hat Danny Dio auch immer ganz großen Wert drauf gelegt, dass diese Erde eben nicht Erde 1 ist, sondern Prime Earth. Nicht zu verwechseln mit Earth Prime, die gibt's auch noch, die ist aber inzwischen nummeriert worden von Grant Morrison als Erde 33. Die kam auch schon in Multiversity kurz vor. Also wenn du dir die erste Ausgabe anguckst, Multiversity, nochmal zur Erklärung, das ist eben Grant Morrisons großes Multiverse-Crossover, was momentan läuft, da reden wir im nächsten Jahr drüber, wenn es durchgelaufen ist. Da hast du an den Seiten, an den Heften, ich hole die erste Ausgabe mal eben. Das hatte ich nämlich heute noch in der Hand, das Heft. Da ist es. Jo. Da hast du hier an der Seite immer die Erden markiert, die hier involviert sind. Hier steht Erde 33 in dem Fall nicht mit dabei, aber im Heft selber wird Erde 33 sogar explizit angesprochen, fettgeschrieben, kursiv. Noch größer hat man sich markieren können. Okay. Also hier, wie gesagt, also Erde 0, ich weiß gar nicht, welches davon Erde 0 ist, vielleicht ist das wirklich in dem Fall, weiß ich nicht, die Mainstream-Continuity. Das kann man noch nicht so wirklich sagen. Natürlich hier Erde 26, das ist halt Captain Carrot, der hier auch eine Rolle spielt, ist ganz klar. Momentan, das Multiverse bei DC ist wahnsinnig spannend, macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe großen Bock darauf, nächstes Jahr wirklich eine schön verschwurbelte und total bescheuerte Crisis zu lesen. Da habe ich richtig Bock drauf, weil DC das einfach kann. DC hat ein Händchen für diese galaktischen Events. Das, was ich bei Marvel immer so ein bisschen deplatziert finde, auch wenn bei Marvel dieses galaktische Universum auch ein wichtiger Teil war, ich finde die galaktischen Events bei DC immer noch ein bisschen mehr over the top und dadurch immer noch ein bisschen faszinierender, weil ganz oft ganze Realitäten zusammenbrechen und die Helden sterben unter Schmerzen und schreien und ganze Welten werden ausgelöscht. Tja. Und darauf habe ich einfach wirklich Bock und darauf habe ich auch nächstes Jahr Bock. DC macht das ja auch einfach ein bisschen länger. Stimmt, weil diese Crisis-Events damals haben Tradition bei DC. Marvel hat damit ja auch erst mit der Zeit angefangen und als sie gesehen haben, dass das bei DC ganz gut funktioniert. Das war dadurch ja doch durchaus dadurch inspiriert. Es gäbe Secret Wars nicht, wenn DC nicht irgendwann angefangen hätte mit diesen Crisis-Crossovern. Und es kann wegen meiner gerne auch, weiß ich nicht, Crisis on Infinite New 52s heißen oder weiß der Geier was. Und ich habe auch durchaus Lust darauf. Das ist auch immer mal wieder gerüchteweise hochgekommen, dass die New 52 dann zurückbleibt als so eine Art Ultimate DC. Ja. Und das können sich viele Comic-Journalisten aktuell auch vorstellen, dass die New 52 als zweite Produktlinie nebenher laufen gelassen wird und man also tatsächlich zumindest in einigen Serien zurückkehrt. Weil ich meine, warum zeigt man sonst den alten Superman mit der Unterhose über der langen Hose das schon wieder ein Finger? Mich erinnert auch immer hier Futures End sehr an das Ultimate-Universum. Das ist es auch durchaus. Ja. Und wenn man mal zurückguckt, es gab am Ende von Superman Doomed eben die Begebenheit, dass Brainiac sich irgendwo inmitten von ja so Kristallen gefunden hat, die so einzelne alte Universen gezeigt haben. Und wenn man sich damals zurückerinnert, das kennt man vielleicht aus der Infinite Crisis, als Superboy Prime mal gegen dieses Limbo geschlagen hat und dann dadurch viele Sachen im Multiverse durcheinander geraten. Der berühmte Superboy Prime Punch. Genau, man redet auch von diesem Ende vom Superman Doom, redet man auch von einem Superboy Prime Punch Event und das ist es tatsächlich, weil man kann in 52 gucken. Das haben wir ja festgestellt, in den Werbeanzeigen zu Multiversity liegt ja komischerweise dann irgendwie eine Ausgabe von 52 da mit drin. Mhm. Wo ich dann auch gedacht habe, was soll das? Und dann habe ich mir die erste Ausgabe von 52 angeguckt und habe ich dir die erste Seite gezeigt von 52? Ja, hattest du. Ich zeig dir das nochmal eben, um das nochmal eben zu erklären, weil Ich habe schon wieder für Bilder gemacht. Naja, keine Ahnung. Da, das ist also im Prinzip eine große Spirale von diesen kleinen Splittern, die auf so ein Zentrum zusteuern. Und genau so ein Bild hatte man quasi jetzt in der New 52 schon wieder. Und ich finde es echt nicht schlecht, wenn man zumindest, weiß ich nicht, man hat mit Multiversity einfach jetzt auch ein Label, wo du Geschichten aus dem Multiverse erzählen kannst. Und dann macht man einfach Multiversity, macht hinten, macht auch an die Seite hier, macht man dann, markiert man Erde 26 und erzählt eine Miniseries oder eine Limited Series von Captain Carrot. Oder man geht hin, markiert Erde 20 und erzählt eine Geschichte aus diesem Pulp-Universum, was ja auch schon passiert ist. Ne, Heft 2 von Multiversity war ja dieses Pulp-Universum und da ist ja schon eine Geschichte erzählt worden. Oder man geht hier hin, markiert Erde 5 und hat eine Shazam-Geschichte. Oder man markiert, weiß ich nicht, Erde 8 und hat eine Retaliators-Geschichte. Oder man geht hin, markiert Erde 10 und hat eine Charlton-Geschichte und so weiter und so fort. Das wäre ja auch extrem cool. Ne, richtig. Und weil Erde 10 war, glaube ich, Freedom Fighters. Und ich glaube, Erde 4 ist Charlton. Aber ist auch egal. Das wäre wahnsinnig cool und kann dann einfach dann innerhalb dieses Labels Multiversity eine Multiverse-Geschichte erzählen. Und hat dann einfach in der laufenden Serie einfach tatsächlich einfach nur plain old DC Superman mit der Unterhose über der normalen Hose. Das wäre mir das Liebste und dann kann man immer noch entscheiden, möchte man jetzt die neue Wonder Woman lesen oder die alte, möchte man Plastic Man oder was anderes oder möchte man den neuen Batman und den alten, wobei ich das Gefühl habe, dass ich stell mal eine gewagte Theorie auf. Vielleicht spielt die normale Batman-Serie gar nicht in der New 52. Aber ich will ja nicht zu viel sagen. Haben jetzt noch was Lustiges gemacht, nämlich wir haben uns neulich im Comicshop hingesetzt und die Gelegenheit genutzt, ein bisschen Japanisch zu lernen, ne? Das stimmt. Wir haben nämlich gelernt, wie man ein bisschen Japanisch reden kann. Konnichiwa! Konnichiwa, nöt, nöt, nöt, des! Warte mal. Ja? Konnichiwa, nöt, nöt, nöt, des. Kyu no bangomi wa nihongo no lesson des. Genau. Das war Japanisch. wir schalten jetzt in den Comicshop. Bis gleich. Jetzt sag nicht wieder Tschüss. Ja, wir haben dann heute eine Japanischstunde. Das ist aber nett. Genau, einmal zum Ausprobieren. Kostenlos. Genau. Dann willst du dich nochmal eben vorstellen? Aber kostenlos. Ich bin, genau, Andreas. Ich unterrichte hier im Comicplanet Japanisch. Im Moment mache ich das einmal die Woche. Wobei im Moment Interessemangel ist. Wenn Interesse besteht, dann sollte man sich am besten möglichst bald beim Comicplanet melden. Genau. Ansonsten sitzt du die nächsten Wochen mit den beiden Nerds hier rum. Genau. Ob das eine gute Alternative ist, sehen wir dann gleich. Gut. Ja. Genau. Als erstes würde ich halt immer jeden raten, sich mit der Schrift auseinanderzusetzen. Mhm. Es gibt in Japan drei verschiedene Schriften. Hier haben wir schon mal die ersten beiden. Ja. Hiragana und Katakana nennen die sich. Und dann fehlt noch Kanji. Genau. Und dann fehlen noch Kanjis. Das weiß ich noch. Da kennt sich noch einer ein bisschen aus. Gut. Genau. Okay. Hiragana und Katakana, wovon die eine Schrift eben halt die Hiraganas für japanische Wörter vor allen Dingen verwendet werden. Die Katakanas werden für ausländische Wörter benutzt. Wenn zum Beispiel für Hamburger oder für Cola, auch für Wörter, die sich aus dem Ausländischen eingejapanischt haben, eingedeutscht quasi, werden die auch verwendet. Dementsprechend, wenn man die Katakana-Schrift zum Beispiel liest, könnte man schon mal in japanischen McDonald's hingehen und sagen, ich hätte dies und ich hätte gerne jenes. Einfach ablesen von der Menükarte, währenddessen man für die Hiragana natürlich auch das Vokabular braucht. Okay. Das dritte wäre eben halt die Kanjis. Häufig wird eben halt auch noch zusätzlich die Kanjis verwendet. Man kann Kinderbücher, also Mangas, was auch für jüngere Publikum oder auch für Ausländer gedacht ist, kann man auch lesen, ohne Kanjis zu beherrschen. Erwachsene werden dann aber eben in ihrer Schrift Kanjis zum Teilweise nur einsetzen. Mhm. Dann findet man aber auch immer bald bei Mangas häufiger darüber geschrieben, wie es gelesen wird. Okay. Dass man auch ohne die Kanjis auskommen kann. Also zwei Reihen an Texten in den Geschichten drin, aber muss man sich das vorstellen. Genau. Okay. Beziehungsweise meistens eine Hauptreihe und in kleinen daneben, hier teilweise einen ganz kleinen neben den komplizierten Kanjis, hat man dann eben halt auch, wie es gelesen wird. Und diese Kanjis, das sind dann immer ganze Wörter in einem Zeichen, ne? Nicht unbedingt. Oder so Silben, wie war das nochmal? Teilweise setzen sich eben aus zwei Kanjis eben ein Wort zusammen, teilweise eben bildet eben ein Kanji die Grundform, Tabemas zum Beispiel. Tabemas heißt, wird das gelesen? Ta ändert sich fast nie. Mhm. Das heißt, Tabemas heißt erstmal Essen. Das ist gut. genau. Das Ta bleibt im Grunde immer bestehen. Das Kanji für Ta bleibt im Grunde immer bestehen. Aber die Änderung Bemas ändert sich halt teilweise. Mhm. Tabemasen wäre eben halt nicht Essen. Tabemashita wäre eben gegessen haben. Aber das Kanji sieht man dann, wenn man nur das Ta Kanji hat, dann ist es was mit Essen. Die können teilweise auch in Kombination auftreten. Familiennamen sind eben häufig aus zwei Kanjis gebildet. Also ich weiß das noch von Akira Toriyama, da ist das vorne, glaube ich, das Zeichen für Vogel und hinten das für Berg. Toriyama. Genau, Toriyama ist Vogelberg, genau. Wenn man es direkt übersetzen will. Deswegen heißt das Manga-Studio von dem auch Bird Studio. Ja, ich weiß sowas. Nerdwissen. Das wusste ich auch nicht. Ja, ist sehr gutes Nerdwissen. Ja. Genau. Das Alphabet ist natürlich schon nach einem schönen, relativ gleichmäßigen Prinzip aufgebaut, dass es mit A, I, U, E, O anfängt. Mhm. Dann nochmal das gleiche mit einem anderen Buchstaben davor. K, Ki, Ku, Ke, Ko. Okay. Genau. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko. Und so ähnlich geht's weiter, auch wenn es ein paar Ausnahmen gibt. Anstatt eines Si gibt's ein Shi zum Beispiel. Das mal nur als grobe Einführung in die Schrift. Ja. Aber wir wollen ja... Der dritte Zettel, den ich beigelegt habe, ist dann für weitere Varianten. Also wenn man die ungefähr 50 Schriftzeichen kann, oder die für ungefähr 50 Schriftzeichen, kann man Brieffreundschaft mit einem japanischen Jungen anfangen oder so. Hier ist dann noch weitere Varianten. Da wird zum Beispiel an ein H zwei Striche dran gemacht, damit aus dem H ein Bar. Und weitere Kombinationen, die halt etwas seltener vorkommen. Seltener auch nicht gerade, aber die eben keine... Ach, da ist der Zettel. Das sind keine neuen Buchstaben, sind eben Buchstabenvariationen. 50 Buchstaben muss man lernen und dann eben halt diese Variation. Mhm. Das hat eben viel Vorteil, wenn man gleich mit der Schrift anfängt zu lernen und nicht nur das Sprechen und die Vokabeln lernt. Ja, zum einen übt man die und es hat auch diverse andere Vorteile, wo man einmal ein besseres Verständnis hat für die Sprache. Und es gibt auch keine einheitliche Schreibweise, wie man es ohne die japanischen Buchstaben schreiben würde. Mhm. Hier unten ist zum Beispiel ein schöner Beispiel. O-U kann man O mit einem Strich drüber, Doppel-O oder O-U ist teilweise geschrieben, unterschiedlich halt. Und auch weitere andere Sachen, die unschön sind. Japanisch funktioniert eben am besten mit japanischer Schrift. Gut. Kann ich jetzt mit diesen beiden Schriftzeichen schon Sushi schreiben? Ja, vielleicht. Genau. Besser wäre halt mit den Hiragana-Figuren für japanisch, aber Sushi, genau. Hey. Das reicht schon aus. Genau. Man könnte sich also jetzt schon schriftlich was bestellen. Das genau. Hätte ich gerne. Titelkrackel. So ein kleiner Nischiesbock dann den japanischen Restaurant vorzuschneiden. Und dann kriege ich dann Sumo zurückgesagt. Oh. So. Genau. Aus den zwei Buchstaben kann man schon so einfache wie Sumo, Hana für Blume und so und. Eben halt Tori, wie wir vorhin schon hatten, ja, Ma. Mori gibt's, glaube ich, noch. Ja. Und noch viel mehr. Genau. Gut, die grundlegendste Grammatik wäre Watashi wa nani nani des. Anstatt nani nani kann man alles Mögliche einsetzen. Von ich bin Deutscher. Ich bin der und der, wenn man sich selbst vorstellt. Watashi wa Andreas des. Hier haben wir schon mal auch eine Besonderheit der japanischen Schrift. Sie schreiben ein H, sprechen es aber an der Stelle wa aus. Wenn ihr in der Tabelle guckt, unter H findet ihr den schönen Buchstaben. Wa, wo siehst du es? Oben? Da, H? Genau. H wird's geschrieben. Okay. Wa, in diesem Fall gelesen. Also wenn man es am Anfang eines Wortes schreiben würde, Hanna, dann wäre immer noch das H ein H. Aber hier an der Stelle wird's wa gelesen. Okay. Da kriegt man recht schnell Routine rein. Das mag vielleicht auf dem ersten total komisch wirken, aber gerade durch Kanjis, man sieht eben den Satz viel, viel klarer, wenn man Kanjis und japanischen Schrift hat. Ein weiterer Vorteil, wenn man eben gleich japanisch schreibt. Und nicht irgendwie später damit anfängt, müsste man sich wieder umtrainieren und fragt, ob man ha oder wa schreibt. Mhm. So. Watashi wa Andreas des. So kann man sich selbst eben vorstellen. Watashi wa Steffen des. Watashi wa Maximilian des. Sehr gut. Genau. Japaner stellen sich ja übrigens mit ihrem Namen halt vor, dass sie erst den Nachnamen und dann den Vornamen halt nennen. Währenddessen bei Europäern oder Amerikanern und so weiter es okay ist, wenn sie erst ihren Vornamen, dann Nachnamen sagen. Watashi wa Andreas Schäfers des. Gut. Das Ganze kann man, wie gesagt, auch sehr schön mit Nationalitäten einfügen. Oh je. Genau. Nihon ist ja Japan. Manchmal auch Nippon ausgesprochen. Nihonjin ist der Japaner. Also wäre zum Beispiel erste Möglichkeit, dort einzufügen, Nihonjin. Jin. Mhm. Das Jin bleibt immer dran. Egal, was man hat. Zum Beispiel Amerikaner wäre Amerika-Jin. Leicht zu merken, vielleicht auch, wenn man diese Typen kennt. Die Saiyajin. Genau. Okay. Wer eben Dragon Ball kennt und die Saiyajins, da hat man zumal Saiyajin. Genauso läuft es eben halt auch mit Nihonjin. Kanada-Jin. So, und Deutschland wäre Deutsu. Deutsu. Und der Deutsche wäre dann? Deutsu Jin. Genau, sehr schön. Ui. Deutsu Jin. Ganz einfach. Genau. Da gibt's auch noch andere Länder. Pflanzu Jin. Ist das, oh Gott. Italien, Russland, ich hab keine Ahnung. Frankreich. Ja, oder auch das. Pflanzu. Pflanzu. Ja. Pflanzu. Eben mit diesen schönen Pflanzu. Buchstaben, der so eine Kombination aus, L und R quasi ist. Mhm. Also weder wie ein L aussprechen noch wie ein R aussprechen ist ganz richtig. Ich habe bessere Erfahrungen mit mehr wie ein L aussprechen, aber das ist halt wirklich so ein Zwischending. Das ist der schwierigste Buchstabe. Der Rest der japanischen Aussprache ist einfach. Mhm. Flanzu, Flanzu. Flanzu, Flanzu. Ja, gut. Gut. Ja. Etwas schwieriger ist England. Igilisu. Igilisu. Und damit wäre es? Jin. Genau. Igilisu Jin. Die asiatischen Länder haben dann ganz eigene Namen. Chugoku wäre China. Mhm. Wird aus den Kanjis für Chu Mitte und Kuni oder Goku eben halt in diesem Fall Land. Land der Mitte. Genau. Ja. Ja. Aus den beiden Kanjis setze ich zusammen. Alles interessant zu wissen. Chukoku Jin. Chukoku Jin. Und Koreaner kann Kokojin. Südkoreaner kann Kokojin. Land der unteren Mitte. Nein, so was das Kanji genau bedeutet, aber es ist auf jeden Fall auch mit Land im okay. Ende. Gut. Übung ist die halbe Miete, von da so ein bisschen den Satz zumindest ein-, zweimal benutzen. Watashi wa doitsu jin. Ja, watashi wa des, oh, watashi wa deitsu des. Deutsu jin. Ja, deutsu auch noch. Watashi wa deitsu jin des. Genau. Ah, jetzt habe ich's. Also, watashi wa deitsu jin des. Genau. Jetzt habe ich es ja vorgesagt. Ja. Abstauber. Das ist ja echt besser. Watashi wa Abstauber Jin. Des. Aber falsch. Halt die grundlegendste Satz. Ich bin. Watashi wa. Einfügen, was auch immer. Des. Wir waren gerade noch hinter diesem Abstauberpunkt hinten dran. Watashi wa deutsu jin, watashi wa deutsu jin. Etwas unnatürlich, denn besser ist watashi mo deutsu jin des. Aha. Ich bin auch Deutscher. Ich auch, quasi. Bloß mit einem mo. Dann sagen wir, ich bin auch watashi mo. Nani nani des. Nani nani des, okay. Ja. Genau. Ich lasse auch gerne ein bisschen Japanisch einfließen, teilweise mehr, teilweise weniger. Ich will es demnächst auch noch mehr probieren, aber mal schauen. Ich will auch, dass es den Leuten Spaß macht, dass die Leute nicht zu komplett überfordert sind, aber auch sie schon gefordert sind. Noch ein paar Mal Übung. Watashi wa Kanada jin des. Watashi wa, wie hieß nochmal das Land? Kangoku. Watashi wa Kangoku jin des. Genau. Watashi wa eng, nee, Iglisu jin des. Ja, so ungefähr. Ja. Iglisu. Iglisu jin des. Watashi wa, wie hieß nochmal das Land? Frankreich? Ja. Pflanze. Pflanzu. Ja. Watashi wa Pflanzu jin des. Gut. Kriegst du das hinten auch mit einmal? Dann mit diesem schönen Land. Kanada. Und ausgesprochen Kanada. Und der Kanadier ist dann Kanada jin. Okay. Watashi wa Kanada jin des. Genau. Gut. Den Satz kann man halt auch einsetzen, um seinen Namen, seine Nationalität. Aber auch eben seinen Beruf oder was man sonst wie ist. Gakusei wäre Schüler zum Beispiel. Watashi wa Gakusei des. Lehrer gibt's quasi zwei Wörter. Mhm. Einerseits Sensei, was ja viele kennen. Als Titel, theoretisch könntet ihr mich Andreas Sensei nennen. Den Titel verdient man sich recht schnell, da braucht man allein schon ein Praktikum bei einer Schule machen und schon ist man ein Sensei. Wenn man sich selbst aber vorstellt, dann ist man Kyoshi. Watashi wa Kyoshi des. Aha. Genauso könnte man eben halt sich. Soweit alles zu Intus. Ja. Ja. Geht jetzt in Hausaufgaben? Ich will nicht mehr, ich hasse Schule. Ist vorbei. Von mir aus reicht es auch, das wäre die allererste Grundschulstunde. Wenn ihr wollt, kann ich weitermachen. Kann auch. Ich hätte grundlegend noch ein paar Fragen. Du bist auch in Japan oft gewesen, oder? Genau, ich bin mehrmals in Japan gewesen. Möchtest du da vielleicht ein bisschen was von erzählen noch für die Sendung? Schreiben kann ich gerne auch Satz auf machen, ja. Ja, vielleicht mal so 5 oder 10 Minuten, ein bisschen über Japan. Ja. Das interessiert bestimmt die anderen auch, oder? Wenn ihr auch 5 oder 10 Minuten Zeit habt. Und dann klicken wir uns danach auch raus, dann könnt ihr alleine ohne uns weitermachen, ja? Genau, dann haben wir die richtigen Japan-Nerds, nicht die allgemeinen Nerds. Nicht die allgemeinen Nerds, sondern... Ja, dann bin ich auch mehr allgemeinen Nerds als ein Japan-Nerd. Ja, erzähl mal, wann warst du das erste Mal da? Das erste Mal ist jetzt, glaube ich, schon 7, 8 Jahre her. Ich muss mal ganz grob überschlagen. Ungefähr 7, 8 Jahre doch. Gab es da einen Auslöser für einen bestimmten... Ich habe im Grunde Japanisch als Hobby angefangen zu lernen, hatte dann eine Zeit lang keinen Job gefunden und habe dann die Gelegenheit genutzt, gesagt, hatte es zufällig mal im Internet drüber gestolpert und gesagt, benutze ich dann mal 3 Monate nach Japan, Japanisch lernen. Die Gelegenheit kriegt man vielleicht nie wieder. Ja, eben. Bei mir hat sich ergeben, dass ich das Ganze sogar dreimal gemacht habe. Japan wird mit der Zeit immer uninteressanter. Ach, wieso das denn? Das erste Mal ist dieser Kulturschock alles anders, so viele Kleinigkeiten. Mhm. Man hat an jeder Ecke Schilder mit eben den japanischen Schriften. Man hat Ampeln, die teilweise Musik spielen. Im Süden von Japan, muss man dazu auch sagen. Selbst für die Leute, die aus Tokio kommen und im Süden Japans kommen, ist es wahrscheinlich was anderes, wenn da auf einmal die Ampeln Musik spielen, wenn sie grün werden. Ampeln werden mit Zebrastreifen markiert, eben viele Kleinigkeiten. Linksverkehr, sehr viel ist andersrum. Ja. Schlösser werden teilweise andersrum geöffnet. Ich meine, auch Wasserhähne habe ich gesehen, die andersrum geöffnet werden und so weiter und so fort. Ja. Also viele Kleinigkeiten von den Toiletten. Ja, das sieht man, glaube ich, vorher dann die Schuhe aus und andere Schuhe wieder an, wenn man ins Badezimmer geht, ne? Ja, teilweise wird auch schlimmer erklärt, als es ist. Aber zu Hause, wenn du zu Hause bist, dann gehst du nicht mit einem guten Hausschuhen ins Badezimmer. Mhm. Den Fehler kann man nicht so schnell machen, weil wenn du die Tür aufmachst, siehst du direkt zwei Schlappen an sind. Das Problem ist, wenn du in Onsen bist, da bist du ja barfuß, gehst dann in die Toilette, steigst in die Badelatschen und dann hast du keine Latschen, die vor der Toilette stehen, wenn du rausgehst. Da bin ich dann einmal ein paar Meter rausgegangen und habe erst dann gemerkt, dass ich ja die unhygienischen Toilettenschuhe anhabe. Okay. Onsen waren diese heißen Quellen. Diese heißen Quellen, genau. Ja. Hast du noch eine Frage? Eigentlich nicht. Beziehungsweise, was sind die interessantesten Orte in Japan, an denen du gewesen bist? Die interessantesten Orte für Nerds sowieso Akihabara, weil man da eben wirklich alles kriegt. Alte Videospiele, Figuren, Animes, Mangas, jede Menge Werbung, wunderschön bunt. Eben Dienstmädchen-Cafés findest du dort auch mehrere am häufigsten. Das wäre der extremste Ort. Ich persönlich finde ich eben Fukuoka im Süden sehr interessant. Es ist nicht so gigantisch wie Tokio. Du kannst fast alles Interessante zu Fuß erreichen. Du kannst vom Hauptbahnhof ins Shopping-Mile laufen. Findest dort eben zwei, drei sehr gute, große Manga-Läden, wo du dann auch Zeichnerbedarf kriegst. Riesige Auswahl eben halt an Mangas. Auf mehreren Etagen dann auch teilweise, ne? Alle möglichen Genres und so. Genau, die größten sind sogar auf mehreren Etagen, je nachdem aufgeführt. Mandarake ist da zum Beispiel eine berühmte Kette, die ich auch über mehrere Etagen verteilt. Für jede Etage sind da unterschiedliche Mädchen-Mangas, gebrauchte Mangas und so weiter. Ja. Hast du mal ein Driftrennen gesehen? Was? Ein Driftrennen. Was ist ein Driftrennen? Driften ist ja dieser Rennsport, wo man... Achso, Tokyo Drift, dieser Film, oder was meinst du jetzt? Ja, so in der Art, aber das ist ja wohl doch relativ beliebt in Japan. Driftrennen. So beliebt habe ich es auf jeden Fall nicht kennengelernt. Das einzige Driftrennen war mit Modellautos. Ferngesteuerten Autos. Ziemlich cool. Dachte ich, schneide ja mal ein Video vor. Das Videomaterial liegt immer auf meinem PC ungenutzt. Wie ist das mit dem Essen da? Also man hört ja ganz oft, dass es da so ganz wilde Kreationen an Burgern und Süßigkeiten gibt. Ist das da für einen westlichen Menschen essbar? Oder? Überraschend gut. Ich habe mir auch erst beim ersten Mal gedacht, vielleicht könnte das japanische Essen nicht so toll sein, aber doch, die Sachen schmecken größtenteils super. Die meisten Speisen sind echt toll. Man muss Fisch mögen. Nö, noch nicht mal. Das ist vielleicht das traditionellere Fischessen. Und es schmeckt eigentlich auch gar nicht mal so übel, wenn da mal ein Stückchen rohen Fisch dabei ist. Ja, finde ich auch. Ich liebe Sushi. Also von ich liebe auch Sushi. Ich weiß gar nicht, was die Leute so eklig daran finden. Ja, ist ganz genau, ist das einzige... Na, es gibt ein paar wenige Sachen. Nori, dieses Seetang, in dem Sushi zum Beispiel eingewickelt ist, musste ich mich erst dran gewöhnen. Okay. Natto, das sind vergorene Bohnen. Daran muss man sich wohl sehr, sehr, sehr lange gewöhnen. Das sagt mir gar nichts, Gott sei Dank, offensichtlich. Ja, die ziehen wunderschöne Fäden. Ah, doch, ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Genau. Irgendwo im Fernsehen. Und was ich nicht gegessen habe, war alleine Anblick, war ganz frischer Oktopus. Ja, den habe ich schon probiert, der schmeckt garstig. Also, den gibt's auch hier bei Mongolen. Nein, nicht so frisch. Noch so frisch nicht? Lebt noch, oder was? Ach, hör auf. Ja. Der zuckt noch und der verfärbt sich zum Teil eben noch. Der ist wirklich so frisch. Ja, nein, danke. hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube, jetzt bin ich wirklich durch. Gut. Man trifft dich hier immer wann? Im Moment mache ich das hier jeden Mittwoch. Im Zweifelsfall kann man hier auch unten fragen einfach. Dann kann man bestimmt sich vielleicht sich einigen. Erst recht, wenn mehrere Personen Interessen haben. Aber im Moment findet auch der Kursus jeden Mittwoch statt. Also jeden Mittwoch im Comic Planet Rheine. Genau. In der Bildstiege 5 bis 8, 9, irgendwas. Kann man nicht dran vorbeilaufen. Gut, dann bedanken wir uns bei dir, Andreas. Ja, genau. Vielen Dank. Sehr, sehr interessant. Ja. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, das war interessant, ne? Mhm. Also wie gesagt, ihr findet den Andreas findet ihr immer mittwochs nachmittags irgendwann im CP, im sogenannten Comic Planet. Und dann könnt ihr dort auch ein bisschen Japanisch lernen. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ne? Ja, kann man mal machen. Ja. Ich habe dann jetzt zum Ende der Sendung habe ich noch ein paar Ankündigungen zu machen. Und zwar wird es so sein, dass ich demnächst einen neuen Podcast starte. Da haben wir beide schon mal kurz drüber gesprochen. Ja, stimmt. Der läuft grob auch unter dem Nerd-Nerd-Nerd-Banner. Ich will noch nicht so viel darüber reden. Ich werde auch den Titel noch nicht sagen. Einfach damit mir nicht einer zuvorkommen kann mit dem Titel. Weil der Titel ist, glaube ich, ganz lustig. Der soll wahrscheinlich Anfang November, ich wollte ihn schon Anfang Oktober online stellen, bin aber nicht dazu gekommen, ihn aufzuzeichnen. Ich denke, dass Anfang November die erste Folge erscheinen wird. Die erste Folge wird dann auch im normalen Nerd-Nerd-Nerd-Feed verfügbar sein. Ich werde den Podcast aber auch sofort bei iTunes eintragen. Jetzt ist das ja kein Problem mehr. Jetzt ist ja alles drin. Jetzt wissen sie ja, wo ich wohne und wie man mich finanziell aussaugen kann. Das ist ja kein Problem. So, dann habe ich noch zwei, drei Bitten an euch. Und zwar noch der Aufruf an euch, uns Auphonic-Zeit zu spenden, einfach damit wir in der Lage sind, unsere Sendung hier zu produzieren. Ihr könnt mit der Spende uns dann, ich weiß nicht, ob das technisch geht, aber schickt einfach eine E-Mail hinterher, könnt ihr uns einen Themenwunsch dann eben mitteilen. Die Themenwünsche kommen dann insgesamt in den Pool und aus diesem Pool stellen wir dann hinterher drei, ich denke mal drei ist ganz okay, drei Themenwünsche zur Wahl, unter denen ihr dann voten könnt. Und es könnte sein, dass mit ein bisschen Glück, also euer Themenvorschlag dann tatsächlich hinterher als Podcast, als Sondersendung hier produziert wird. Daneben könnt ihr uns auch Dinge von unserem Wunschzettel schicken. Da habe ich letztes Mal gar nicht drauf hingewiesen. Bist du müde? Müsst ihr ein bisschen Haier machen? Nein. Nein, naja, Bubu. Kaffee gibt's ja auch nicht mehr. Du schläfst heute Nacht wieder nicht. Dann kriegt man dich wieder nicht ins Bett, Max. Du bist mal so quengelig, wenn du nachts nicht geschlafen hast. Dann kann man dich immer nicht am Kopf haben. So, man kann uns auch Dinge von unserem Wunschzettel kaufen. Ich bin quengelig. Du bist quengelig. Ich bin nicht quengelig. Ich stelle mich nicht an. An die Fresse. Was? Guck mal hier, die kleinste Blockflötengesichtsfeife, die ich gefunden habe. Was? Guck mal, Spiegel. Ja. Ihr könnt uns auch Dinge von unserem Wunschzettel zukommen lassen. Außer wenn ihr Steffen was schenken wollt. Ihr könnt uns auch Dinge von unserem Wunschzettel zukommen lassen. Da sind hauptsächlich Comics drauf. Ich glaube, du hast da auch ein Kettenhemd drauf, oder? Ja, ein Kettenhemd. Für 150 also, Euro. Wenn ihr das mir schenken könntet. Ja, Holgi hat damals eine Axt bekommen. Warum kriegt Max kein Kettenhemd? und die Sachen, die dann bei uns ankommen, werden natürlich, also bei mir sind es glaube ich nur Comics und DVDs, dann natürlich auch hier besprochen, ist ganz klar. Das heißt, wenn ihr für Inhalt in dieser Sendung sorgen möchtet und uns damit ein bisschen unterstützen würdet, Das sind natürlich Dinge, die wir gerne haben möchten. Bei mir sind es größtenteils Kleinigkeiten für unter 10 Euro oder gerade über 10 Euro. Max hat es dann mit seinem Kettenhemd natürlich wieder ein bisschen übertrieben, aber das ist typisch Max. Das war auch größtenteils ein Spaß. Ja, ich habe auch billigere Sachen auf dem... Ja, zum Beispiel ein Panzer, Leopard 2. Was denn? Ansonsten haben wir natürlich auch noch einen Flatter-Button, auf den ihr klicken könnt und so weiter und so fort. Dann noch die Ankündigung, dass es dieses Jahr wohl kein Pottwichteln geben wird, zumindest nach aktuellem Stand. Das finden wir sehr schade. Ja. Wir hätten gerne dieses Jahr wieder teilgenommen. Einfach aus dem Gesichtspunkt heraus, dass wir damals letzten Jahr eine wahnsinnig schöne Sendung bekommen haben. Ich meine, über unsere Sendung mit den Klingelhüten, da kann man ja geteilter Meinung sein, das ist auch vollkommen legitim. Aber wir haben eine ohne Frage wunderschöne Sendung bekommen, die auch bis heute immer noch abgerufen wird. Also ist auch die beliebteste Folge von uns. Das kann man im System immer schön sehen, dass die, also bis heute die Wichtelfolge immer wieder abgerufen wird. Und das muss irgendwas heißen. Und ich finde die persönlich auch sehr, sehr gut gelungen. Und dementsprechend, also wir werden dieses Jahr im Dezember ganz normales Programm fahren, eine reguläre Sendung machen, aber auch wie letztes Jahr eine Weihnachtssendung produzieren. Das heißt, ihr könnt euch also auch auf ein volles Programm dieses Jahr freuen. Dafür, und das kann ich jetzt schon mal ankündigen, machen wir im Januar Pause und versenden eine Konserve. Das war's jetzt zumindest so von den Outros. Weißt du noch aus dem Kopf, wie man uns erreichen kann? Also auf jeden Fall unseren Blog weiß ich. Das ist nerdnerdnerd.blogsport.eu. Richtig, du darfst da untersprechen. Also mein Twitter-Account heißt @nerdnerdnerd_de. Max hat jetzt auch Twitter. Und wir müssen ihn einfach dazu bringen, dass öfter folgt mal Max bei Twitter, damit der anfängt, Twitter zu benutzen. Du weißt da, glaube ich, 08 Max Lau, ne? Ja, das ist meine. Genau, @08 Max Lau. Ich glaube, für August, weil du da Geburtstag hast, ne? Ja, genau. Oder wolltest du noch 0815 dahinter setzen? Nee, ne? Und ihr könnt uns bei iTunes abonnieren. Den Link dazu findet ihr unter jeder Folge. Genauso wie den normalen RSS-Feed. Den muss man bei uns nicht lange suchen. Gut, dann gehen wir jetzt noch in die Previews. Genau. Deswegen, möchtest du anfangen mit deinen Previews? Ja, ich habe da mir eine Sache jetzt bestellt. Das ist ein Story-Arc, der, glaube ich, damals bei Legends of the Dark Knight erschienen ist. Als nicht das neue Legends of the Dark Knight, das diese Comic waren, die man sich immer digital holen kann, sondern wirklich die Originalserie. Ja. Der heißt Batman Prey. In Batman Prey geht es um Batman und Hugo Strange. Hugo Strange ist somit einer der ältesten Batman-Gegenspieler überhaupt. Ja. Ist so ein kranker Psychologe, der halt das GCPD auf Batman hetzt. Und das ist eine sehr tolle Geschichte, auch ein sehr guter Einblick halt in diese Psyche dieses Superschurken, der einfach total einen Klacks hat, sogar noch mehr als der Joker, auch wenn er nicht unbedingt durch die Straßen rennt und Leute vergast. Ist eine super tolle Geschichte, vielleicht sogar einer meiner Favoriten. Okay. Noch mehr? Nein. Das war schon. Ich habe ein bisschen mehr. Und zwar läuft aktuell schon bei DC Green Lantern New Gods, dieses große Crossover Godhead. Da habe ich schon die ersten drei Hefte von gelesen. Die erscheinen in allen Green Lantern-Serien erscheint dieser Event und ein Monat entspricht immer einem Arc. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde diesen Event arcweise reviewen, das heißt den ersten Arc, den Oktober-Arc mache ich in der nächsten Ausgabe und dann den zweiten Arc entsprechend im Dezember. Die ersten drei Hefte habe ich schon gelesen, ich bin jetzt nicht so begeistert, aber da reden wir dann nächsten Monat nochmal drüber. Dann erscheint im Dezember bei EHAPA, also in Deutschland tatsächlich, der nächste Band der Garfield-Gesamtausgabe. Das sind diese Ziegelsteine. Die sehen, habe ich davon irgendwas hier? Kann ich jetzt, also die haben aber ungefähr das Format wie dieses Garfield-Heft. Dieses Querformat ist aber ungefähr, weiß ich nicht, 20 Mal so dick. Ich laufe schon wieder am Raum rum und rede dabei. da erscheint also jetzt im Dezember der neue Ziegelstein, ich glaube mit den Jahrgängen 2011 bis 2013. Das sind immer 2 Jahre, die da drin laufen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich leihe mir das dann immer sehr zügig aus der Bücherei aus, weil das ist da komplett vorhanden. Muss ich kein Geld ausgeben. Und ich meine, ich könnte Garfield auch jeden Tag lesen, aber da komme ich oft einfach auch nicht zu, weil ich bin jetzt nicht so ein Webcomic-Leser. Und was ich jetzt neulich Tage erst gelesen habe, das ist glaube ich eine News zur New York Comic Con. Da hat IDW nämlich eine Pressemeldung rausgegeben. IDW wird jetzt wieder mehr Disney-Sachen veröffentlichen. Und die werden verstärkt hingehen, alte Sachen zu reprinten. Und dann wirkt das volle Programm. Goofy, Mickey Mouse, Onkel Dagobert. Ich hoffe auch ganz viel alten Dornrosa-Kram. Da kommt man im Zweifelsfall auch auf Deutsch dran. Aber die Sachen sind teilweise auch dann einfach viel zu teuer. Ich gebe halt keine 500 Euro für die Dornrosa-Gesamtausgabe aus, wenn ich sowieso einen Großteil schon in irgendwelchen Heften oder Sammelbänden hier rumstehen habe. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass vielleicht auch nochmal ein paar klassische Disney-Comics bei IDW erscheinen. Ich habe kein Problem damit, die auf Englisch zu lesen, solange sie nicht irgendwie nochmal neu getextet sind. Und Disney hat zwar auch eine relativ bekannte und auch gut ausgestattete Digitalsparte. Da habe ich auch ein paar Ausgaben von. Ich glaube, ich habe beispielsweise Mickey and the Delta Dimension habe ich auch. Das ist Mickey und die vierte Dimension. Diese Geschichte mit Atömchen, das habe ich eben digital. Aber ich hätte bestimmte Sachen gerne auch mal wieder in Print. Und da wird also eine große Initiative ausgerollt im nächsten Jahr. Da hat sich auch Dornrosa schon ganz groß drüber gefreut. Der freut sich ja immer, wenn Sachen von ihm nachgedruckt werden, weil er natürlich daran verdient. Und Dornrosa ist nicht so blöd wie Alan Moore, der verdient gerne an seinen Comics. Dementsprechend freut er sich immer, und wenn auch schöne Editionen von seinen Comics erscheinen. Wobei von Dornrosa habe ich eigentlich das allermeiste da, also die Dagobert Duck Biografie, die habe ich da eben auch stehen von Dornrosa. Das heißt, da habe ich jetzt nicht mehr so viel Nachholbedarf. Aber ich freue mich vielleicht mal auf ein paar gut gesammelte Karl Barks Ausgaben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die deutschen Ausgaben, die sind mir dann einfach zu teuer. Ich habe ein paar ganz wenige Alben von Karl Barks aus den 50er Jahren, glaube ich. Die habe ich also mit Geschichten aus den 50er Jahren, und auch so Klassiker wie Weihnachten in Kummersdorf oder die Geschichte mit Mombi, dem Zombie. Das sind Sachen, die habe ich hier schon irgendwo auch stehen, aber ich hätte es gerne auch nochmal vernünftig gesammelt in einem schönen Paperback vielleicht oder in einem einzelnen Heft oder sowas. Und wenn man vielleicht nochmal hingehen könnte und die Nachdruckrechte für die alten Boom-Sachen erhalten könnte, dann vielleicht auch mal nochmal Darkwing Duck in einer schöneren Ausgabe als Ehapa die selber rausgebracht hat. Ich meine, diese Darkwing Duck-Ausgabe von Ehapa ist erstmal so das 9+Ultra, wie man die Geschichten lesen kann, aber es geht sicherlich auch nochmal anders. Genau. Ja, und wenn man nochmal eben über Disney redet, irgendwann im nächsten Jahr soll ja Chip und Chap nochmal als Realverfilmung kommen. Das wird bestimmt gruselig. Oh ja. Ja, dann war das unsere Dezember-Ausgabe für Nerd, Nerd, Nerd. Was? Das war unsere Oktober-Ausgabe. Ja, ich ja. Guck gerade auch. Zukunft ist Vergangenheit! Sendung zum Ende. Jetzt darfst du Tschüss sagen. Okay, dann. Ja, super, so reicht's. Werde ich jetzt in normaler Raumlautstärke. Raumstärke. Raumstärke. Normaler Raumstärke. Starker Raum! Der Raum ist so stark! Ich rede in normaler Raumstärke! Möge der Raum mit euch sein! Kling, kling, klong, kling, kling, klong.